Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr gekommen seid. Beim Rätekommunismus oder Linkskommunismus oder antiautoritären Kommunismus, ich werde das heute mehr oder weniger synonym, oder ich werde synonym benutzen, werde ich heute weniger auf die große Theoriegeschichte eingehen, die, also mein Rätekommunismus ist entstanden irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg. Gibt es bis heute Gruppen von, die halt dementsprechend auch eine Theorieproduktion haben. Ich werde mich allerdings tatsächlich auf die Zeit bis 1921 oder maximal 23 konzentrieren. Das war nicht die Zeit der dicken Bücher, sondern das war eine sehr bewegte Zeit. Ich würde die Zeit durchaus auch einen Bürgerkrieg in Deutschland nennen. Ja, das zum einen vorneweg. Zum zweiten vorneweg, die Literaturlage ist teilweise ein bisschen bescheiden. Wenn man sich allgemein geschichtliche Darstellungen, zum Beispiel über die Weimarer Republik anguckt, fehlen die Kämpfe und Aufstände, um die es heute gehen wird, größtenteils. Von Organisationen wie der Kommunistischen Arbeiterpartei oder der Allgemeinen Arbeiterunion ist auch so gut wie nie die Rede. Und nebenbei ist es ganz lustig, dass die bürgerliche Geschichtsschreibung, also in Anführungszeichen die bürgerliche Geschichtsschreibung, in Fragen des antiautoritären Kommunismus nämlich durchaus identisch ist mit der stalinistischen Geschichtsfälschung. Es gibt allerdings ein sehr verdienstvolles Buch dazu. Das ist eine Dissertation von Hans-Martin Bock. Das ist später publiziert worden unter dem Namen Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923 zu Geschichte und Soziologie der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der Allgemeinen Arbeiterunion und der Kommunistischen Arbeiterpartei. Die Quellenlage hingegen ist bedeutend einfacher als die Literaturlage. Wenn man sich da nur ein oder zwei der heute, der Namen, die später erwähnt werden, merkt und die dann googelt, dann findet man im Internet unheimlich viele Broschüren, Pamphlete, Flugblätter, Parteitagsprotokolle und so weiter aus der Zeit. Was hier noch eine Leerstelle ist, ist die Tagespresse, die finde, oder die habe zumindest ich im Internet nicht gefunden. Und insofern haben wir hier durch die, also stimmt das ausnahmsweise mal mit der Informationsgesellschaft, und wenn man das Gleiche vor 20 Jahren hätte aufbereiten wollen, hätte man eine jahrelange Odyssee durch Antiquariate, Unibibliotheken und sonst was machen müssen. Dann ist das Thema zumindest das Skript ist ein bisschen zu umfangreich, deswegen werde ich gleich während des Vortrags versuchen, das radikal zu kürzen. Und noch ein letzter Punkt zu Verständnisfragen würde ich bitten, einfach währenddessen zu stellen. Wohingegen Einwände und Diskussionsbeiträge, hat sich herausgestellt, sind dann doch leichter, wenn man die am Ende diskutiert. Gut. Um zu verstehen, wie die Kommunisten in Deutschland nach 1917 oder nach 1918 handelten und schrieben, ist es sehr hilfreich, denke ich, wenn man sich die Ausgangslage vor Augen führt. Und nicht mit Abendland und Eva anzufangen, würde ich mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts anfangen. Und da war die Arbeiterbewegung in Deutschland wahrscheinlich die größte der Welt und auch die bestorganisierte. Die SPD war die stärkste Partei in der zweiten, in der sozialistischen Internationalen, und sie wurde von Wahl zu Wahl stärker. Dies führte bei den Sozialdemokraten und auch bei einem nicht unerheblichen Teil der Arbeiter zu einem Bewusstsein, dass der Sozialismus, und der war ja nicht bei allen Arbeitern, aber damals durchaus noch bei vielen Arbeitern das Ziel, dass der Sozialismus auf einem friedlichen, auf einem evolutionären Wege eingeführt werden könnte. Die SPD würde einfach immer stärker und stärker werden. Schließlich würde sie im Reichstag die Mehrheit stellen, würde sie auch die Regierung stellen und könnte den Sozialismus dann Schritt für Schritt per Gesetz einführen. Gegen diese Haltung gab es nur marginalen Widerspruch von linksradikaler Seite. Aus dieser Position der Stärke heraus, auch in anderen europäischen Ländern waren die Sozialisten ja immer stärker geworden, aus dieser Position der Stärke heraus berieten seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder verschiedene europäische Konferenzen, also internationale Konferenzen der Sozialisten, was man tun würde, wenn ein Krieg, der zwischen europäischen Mächten immer wieder drohte, ausbrechen würde. Und die Lösung war ganz einfach, man würde ihn einfach verhindern. Man würde die Generalmobilmachung verhindern, man würde den Generalstreik ausrufen. Und wie sollte ein Krieg stattfinden, wenn die Arbeiter nicht mitmachen? Als es dann aber im August 1914 ernst wurde, kam alles ganz anders. Der Krieg brach aus und die europäischen sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften erklärten den Krieg zu einem jeweils legitimen Verteidigungskrieg. Ein Verteidigungskrieg sei legitim und müsse auch von den Arbeitern unterstützt werden. Ausnahme bildeten in Russland die Bolschewiki, bildete die Sozialdemokraten in Serbien, die Sozialisten in Italien, die halt gegen den Krieg jeweils in den Parlamenten und auf der Straße agitierten. Die Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien aber rief den Burgfrieden aus und zeigte ihr Wesen als staatstragende Organisation. In Deutschland waren es nur kleine Minderheiten, die sich gegen den Krieg am Anfang aussprachen, namentlich Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring und so weiter. In den preußischen Jahrbüchern vom September 1914 schrieb der konservative Professor Hans Delbrück Folgendes. Wie weggeblasen war bei den Sozialdemokraten der ganze Schwulst der staatsfeindlichen Redensarten. Der internationale Proletarier erwies sich als eine bloße Kampfesmaske. Mit einem Ruck war sie heruntergerissen und es erschien das ehrliche Gesicht des deutschen Arbeiters, der nichts anderes begehrt, als an der Seite seiner Volksgenossen, wenn das Vaterland ihn ruft, zu streiten. Das Ergebnis auch dieser sozialdemokratischen Politik war, dass sich 3 bzw. 4 Jahre lang die Proletarier aller Länder gegenseitig abmetzelten, fast 10 Millionen Tote, 20 Millionen verwundete und verkrüppelte Soldaten und um die 10 Millionen weiteren zivilen Opfer forderte der Krieg. Für Karl Kraus waren zum Beispiel die letzten Tage der Menschheit angebrochen. Das war die größte Barbarei, die die Menschheit bis dato hervorgebracht hatte. Bereits im September 1915 trafen sich oppositionelle Fraktionen der Arbeiterparteien in der Schweiz zur sogenannten Zimmerwalder Konferenz. Hier zeigte sich, dass auch die Opposition sich nicht einig war. Angenommen wurde ein lediglich pazifistisches Manifest. Es gab aber auch weitergehende Forderungen, vor allen Dingen aus Russland. Lenin und Trotzki beharrten darauf, dass der imperialistische Weltkrieg in einen Bürgerkrieg umgewandelt werden müsse. Also ungefähr das, was dem Bolschewiki 1917 in Russland dann noch mehr oder weniger gelang. In Russland kam es seit 1915 zu wilden Streiks gegen den Krieg und an der Front kam es immer wieder zu Verbrüderungen zwischen russischen und deutschen Soldaten. Anfang 1917 eskalierte die Situation in Russland so weit, dass in der Februarrevolution der Zarismus gestürzt und eine bürgerliche provisorische Regierung eingesetzt wurde. Dem Bolschewiki ging das nicht weit genug, zumal die provisorische Regierung den Krieg fortsetzte. Sie forderten, dass es eine proletarische Revolution geben müsse, dass die Macht der herrschenden Klassen gebrochen werden müssten und an die Stelle ihres Staates die Sowjetrepublik zu treten habe. Alle Macht den Räten. Und wegen dieses maximalistischen Programms und ihrer entschiedenen Gegnerschaft zum Weltkrieg standen die Bolschewiki und ganz explizit Lenin, der ja auch dann das Buch Staat und Revolution geschrieben hat, bei den deutschen Kommunistinnen und Kommunisten in allerhöchstem Ansehen. Jetzt würde ich erstmal ein bisschen was über Deutschland erzählen und dann später auf Lenin auch nochmal zu sprechen kommen. Seit Anfang 1916 ließ die Kriegsbegeisterung in Deutschland immer mehr nach. Am 1. Mai 1916 kam es zum Beispiel in Berlin zu einer großen Demonstration. Circa 10.000, zumeist junge Arbeiterinnen und Arbeiter, demonstrierten halt gegen den Krieg. Das war die berühmte Kundgebung, auf der Karl Liebknecht dann das Wort ergriffen hat und nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung forderte, woraufhin er verhaftet wurde. Das löste eine Protestwelle aus. Es kam am nächsten Tag zu Streiks und Demonstrationen in ganz Berlin. Die Zahlen gehen dann relativ schnell hoch, über 25.000 bis zu 55.000 Arbeiter. Und auch in anderen Städten kam es zu Solidaritätsaktionen. Man kann also sagen, dass der Burgfrieden da begann zu bröckeln. Es setzte dann eine Repressionswelle ein, also eine polizeiliche Repressionswelle, die Proteste aber nicht komplett unterdrücken konnte. Im Herbst 1916 kam es fast jeden Tag in irgendeiner deutschen Stadt zu Demonstrationen und auch zu Hungerrevolten, weil inzwischen auch die Ernährungssituation im Deutschen Reich ziemlich miserabel war. Als dann zum Beispiel Anfang 1917 eine weitere Kürzung der Lebensmittelration bekannt gegeben wurde, kochte die Wut wieder über. In Berlin kam es zu einer zweiten Welle politischer Massenstreiks. Jetzt sind die Zahlen aber schon bei 300.000 stark streikenden Arbeitern. Das heißt, wir haben nochmal eine Verzehnfachung davon. Militärs, bürgerliche Politiker und die SPD und Gewerkschaftsleitung waren strikt gegen diese Bewegung und versuchten, diese einzudämmen. Im Sommer 1917 kommt es zur ersten Meuterei in der deutschen Kriegsflotte. Da gab es durchaus auch blutige Repressionen. Das heißt, in der Marine wurden führende Kriegsgegner oder Aufwiegler standrechtlich erschossen. Es gelang so, die ersten Flammen sozusagen zu ersticken. Aber längerfristig war diese Bewegung nicht mehr aufzuhalten. Großen Einfluss auf die Matrosen, das ist für später auch nicht ganz unwichtig, hatten auf der einen Seite die Spartakisten, also einen Spartakusbund, der sich dann von der SPD ablöst und dann mehr oder weniger mit der USPD zusammenarbeitet. Die hatten zum einen Einfluss, aber es gab in Bremen noch eine andere linksradikale Gruppe, die eine Zeitschrift namens oder eine Zeitung namens Arbeiterpolitik herausgab, und die hatten auch schon großen oder viele Kontakte zu den Matrosen, waren insofern auch schon involviert. Diese Unruhen setzen sich dann fort, ergreifen die gesamte Waterkant, das Ruhrgebiet, Mitteldeutschland, also vor allen Dingen halt auch Sachsen und Thüringen und Berlin. Diese Bewegung ist auch auf Deutschland nicht beschränkt, sondern auch in anderen Ländern gibt es immer wieder diese Unruhen. In Finnland zum Beispiel gibt es bewaffnete Kämpfe. In Österreich-Ungarn kommt es im Januar 1908 oder im Jänner 1918 zu einer ganzen Welle politischer Massenstreiks, die sich von Wien aus über die gesamte Habsburger Monarchie ausbreiten. Am 1. Februar 1918 zum Beispiel meutern die Matrosen der kaiserlich und königlichen Kriegsmarine, und Streik gibt es zu der Zeit auch in England und Frankreich und auch im kriegsunbeteiligten Holland. In Deutschland ist die nächste große Streikwelle auch im Januar 1918. Wenn man sich manchmal linkskommunistische Schriften anguckt oder auch bolschewistische Schriften anguckt, wird behauptet, es hätte damit zu tun, dass eine neue Offensive gegen Russland von der deutschen Armee gemacht wurde. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Jetzt sind die Streikenden in Berlin fast bei einer halben Million angelangt oder bei einer halben Million Arbeitern angelangt. Auch die Bewegung weitet sich schnell wieder auf andere Städte aus. In München zum Beispiel wird ein, heißt es in einem Streikflugblatt, Zitat: Die streikenden Arbeiter Münchens entbieten ihre brüderlichen Grüße den belgischen, französischen, englischen, italienischen, russischen und amerikanischen Arbeitern. Wir fühlen uns mit euch eins in dem Entschluss, den Weltkrieg sofort ein Ende zu bereiten. Wir wollen gemeinsam den Weltfrieden erzwingen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. In dieser größten Streikwelle kam es in Berlin das erste Mal dazu, dass die Arbeiter einen Arbeiterrat gebildet haben. Ein Spartakus-Flugblatt hatte dazu vorher aufgerufen, Zitat: Wir müssen eine frei gewählte Vertretung nach russischem und österreichischem Muster schaffen, mit der Aufgabe, diesen und die weiteren Kämpfe zu leiten. Jeder Betrieb wählt pro 1000 Beschäftigte je einen Vertrauensmann. Und wenn man sich dieses Zahlenverhältnis, was zumindest proklamiert wurde, zugrunde legt, ist es ganz interessant, dass am nächsten Tag 1800 Delegierte zusammenkamen, was ja zumindest, wenn der Schlüssel eingehalten wurde, bedeutet hätte, dass sie über 1 Million Arbeiter vertreten haben. Die Spartakusgruppe rief dazu auf, in diesen Arbeiterrat keine Gewerkschaftsführung und Sozialdemokraten zu wählen, denn, Zitat, von diesen Wölfen im Schafpelz droht der Bewegung eine schlimmere Gefahr als von der königlich-preußischen und andersweitigen Polizei. Und genauso kam das auch. Es sind Sozialdemokraten in die Streikleitung gelangt, unter anderem Friedrich Ebert. Und der erklärte später: Ich bin mit der bestimmten Absicht in die Streikleitung eingetreten, den Streik zu einem schnellen Abschluss zu bringen und eine Schädigung des Landes zu verhüten. Nachdem die SPD also seit 1914 für den Krieg mobilisiert hatte, trat sie jetzt mit aller Kraft gegen die Streiks ein, die ihn beenden wollten. Gleichzeitig setzte die herrschende Klasse auch auf harte Repressionen. Zum einen wurde das Militär eingesetzt, es sind über ein Dutzend Arbeiter zu Tode gekommen und mehrere Zehntausende Streikende wurden ins Militär eingezogen. Dies allerdings sollte sich später als Bumerang erweisen, da die Militär, also diese Zwangsrekrutierten, haben dann halt einfach unter den Soldaten weiter agitiert und haben damit wesentlich zur Destabilisierung der deutschen Armee beigetragen. Die Sozialdemokraten hatten allerdings Erfolg. Am 3. Februar wurde der Streik abgebrochen und Philipp Scheidemann, ein anderer SPD-Führer, erklärte, wenn wir nicht in die Streikleitung hineingegangen wären, dann wäre der Krieg und alles andere, das ist meine feste Überzeugung, schon im Januar erledigt gewesen. Es bestand die Gefahr des totalen Zusammenbruchs und des Eintritts russischer Verhältnisse. Durch unser Wirken wurde der Streik bald beendet und alles in geordnete Bahnen gelenkt. Und dieser hervorragende Erfolg der Sozialdemokratie hat dazu gesorgt, dass allein auf deutscher Seite noch über eine halbe Million Soldaten ums Leben gekommen sind im Jahr 1918 und eine knappe Million verwundet wurde. Die Niederlage dieses Streiks brach allerdings nicht die Kampfbereitschaft der Arbeiter. Unter dem Druck der sich verschlechternden Lage desertierten immer mehr Soldaten von der Front und auch in den Fabriken brodelte es weiter, immer wieder brachen in verschiedenen Orten Streiks aus. Im November 1918 war die Lage dann so, dass die Westfront fast zusammengebrochen war, dass die militärische Lage erdrückend war, die Soldaten zu Tausenden desertierten. Trotzdem, oder gerade deswegen, wollte die deutsche Marineführung noch ein letztes Gefecht sich mit der überlegenen britischen Flotte liefern, um ihre Ehre zu retten. Aber die Matrosen in Kiel, wo die Kriegsflotte stationiert war, verweigerten den Gehorsam. Die Offiziere wurden entmachtet, ihnen wurden die Schulterstücke runtergerissen und auf den Schiffen rote Fahnen gehisst. Die Matrosen wählten Delegierte für einen Soldatenrat. Von da an waren sie jetzt gezwungen, alles für die Ausdehnung der Bewegung zu tun, denn wenn sie jetzt verloren hätten, ihr Aufstand von loyalen Truppen niedergeschlagen worden wäre, hätten sie halt die härtesten Repressionen getroffen. Und darum verließen sie ihre Schiffe und besetzten in Kiel den Hafen, aber auch den Hamburger Hafen und sandten Delegierte in ihre Heimatstädte zurück, um auch dort halt für die Räte und gegen den Krieg zu agitieren. Von da an überstürzten sich die Ereignisse. In Hamburg wurden die Matrosen mit Begeisterung empfangen, Soldaten und Arbeiter solidarisierten sich mit ihnen und bildeten ebenfalls Räte. Und obwohl die Räte als Organisationsform in Deutschland bis dahin praktisch unbekannt waren, breiteten sich innerhalb von nur 4 Tagen über Gesamtdeutschland diese Räte aus. Am 8. November meldeten zum Beispiel SPD-Vertrauensleute, ich glaube aus dem Ruhrgebiet, in ihre Parteizentrale: Die revolutionäre Bewegung ist sicher nicht mehr aufzuhalten. Wenn sich die SPD der Bewegung entgegenstellen wollte, würde sie einfach überrannt werden. Und am selben Tag, am 8. November, rief der Spartakusbund offen zur Revolution auf. Sein Aufruf schloss mit den Worten, ich zitiere wieder: Arbeiter und Soldaten, die nächsten Ziele eures Kampfes müssen sein: Erstens, Befreiung aller zivilen und militärischen Gefangenen. Zweitens, Aufhebung aller Einzelstaaten und Beseitigung aller Dynastien. Drittens, Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten, Wahlen von Delegierten hierzu in allen Fabriken und Truppenteilen. Viertens, sofortige Aufnahme der Beziehung zu den übrigen deutschen Arbeiter- und Soldatenräten. Fünftens, Übernahme der Regierung durch die Beauftragten der Arbeiter- und Soldatenräte. Sechstens, sofortige Verbindung mit dem internationalen Proletariat, insbesondere mit der russischen Arbeiterrepublik. Hoch die Sozialistische Republik, hoch die Internationale. Und in den Morgenstunden des 9. November begann dann tatsächlich sowas wie eine Revolution in Berlin. Hunderttausende Arbeiter legten halt die Arbeit nieder und strömten in riesigen Demonstrationszügen in die Stadt. Teilweise waren an der Spitze dieser Demonstrationszüge auch schon bewaffnete Arbeiter. Die Mehrheit der Soldaten in Berlin schloss sich den Arbeitern an, verbrüderte sich mit ihnen und am Mittag war Berlin in den Händen der Arbeiter. Wichtige Punkte und zentrale Institutionen wurden besetzt. Oftmals liest man heute in der Literatur, wird das heute oftmals so dargestellt, als ob das so eine zentralisierte, geplante Aktion gewesen wäre. Ich persönlich neige aber eher dazu, der Darstellung von zum Beispiel Franz Jung zu glauben, nach der das alles sehr chaotisch, unüberlegt und ohne erkennbare Planung vonstatten ging. Aber wie dem auch sei, Ein großer Demonstrationszug zog jedenfalls vor das Berliner Stadtschloss und dort proklamierte Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik. Er rief die Arbeiter und Soldaten dazu auf, nicht bei dem Erreichten stehen zu bleiben, sondern die Macht wirklich zu übernehmen und den internationalen Zusammenschluss der Arbeiter zu suchen. Am Nachmittag des 9. November kamen einige tausend Delegierte im Zirkus Busch zusammen. Es wurde beschlossen, dass am kommenden Morgen in allen Fabriken und Truppenteilen Räte gewählt werden sollten und die Delegierten zu einer Versammlung am Nachmittag des 10. November zusammenkommen sollten. Ebenfalls am 9. November hat der Reichskanzler Max von Baden behauptet, der Kaiser wäre abgedankt. Was aber nicht hieß, dass die Herrschenden vorhatten, das Feld kampflos zu räumen. Sondern sie hatten erstmal nur das Problem, dass sie keine Soldaten mehr hatten, auf die sie sich verlassen konnten. Was ihnen als letzte Waffe sozusagen blieb, war die Sozialdemokratie. Denn während Liebknecht die Freie Sozialistische Republik ausgerufen hatte, hatte Philipp Scheidemann die Freie Deutsche Republik proklamiert. Die SPD sagte, dass das ja eine Arbeiterbewegung wäre, die gerade vor sich gehe und dass dementsprechend auch ihr als Arbeiterpartei die Führung zuzustehen habe. Dann traf sie sich mit der USPD, also der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, so eine Halblinksabspaltung von der SPD, und die proklamierten sich zum Rat der Volksbeauftragten. Und die gaben dann für den nächsten Tag, an dem ja die Delegierten für diesen Arbeiterrat neu gewählt werden sollten, dann die Parole aus: alles, nur kein Bruderkampf. Und damit ist natürlich gemeint, dass man sie halt nicht angreifen soll. Auf dieser Versammlung, die dann am Nachmittag zusammentraf, redeten die sozialdemokratischen Vertreter beider Parteien in genau diesem Sinne: Einheit der Arbeiter sei jetzt das Wichtigste und diese habe natürlich unter ihrer Führung zu stehen. Im Übrigen sei die Revolution auch bereits gewonnen. Einige Revolutionäre sprachen dagegen, fanden aber unter den Delegierten keine Zustimmung. Und damit konnte die SPD dann im Bündnis mit der USPD als das Ziel der Revolution ausgeben. Es ging um das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht. Und das ist natürlich ein direkter Angriff auf die Räte, weil die das natürlich auf eine Nationalversammlung, also auf ein bürgerliches Parlament beziehen. Die Revolution, so die SPD, sei doch eigentlich gewonnen, wenn die Sozialdemokraten die Regierung stellen und der Kaiser habe ja auch abgedankt. Mit anderen Worten, die Revolution sollte also nicht das System wechseln, sondern nur das Personal. Die SPD kam damit durch, weil halt bei dieser Räteversammlung am 10. November viele Delegierte genau die SPD-Männer waren, die einen Tag vorher von den Arbeitern aus den Fabriken und Kasernen rausgeprügelt wurden. An diesem 9. und 10. November 1918 findet aber nicht nur sowas wie eine halbe Revolution statt, sondern auch die Konterrevolution findet zusammen. Friedrich Ebert, von dem ich ja bereits zitiert habe, der SPD-Parteivorsitzende, der Chef vom Rat der Volksbeauftragten, telefoniert nämlich mit dem General Gröner. Und General Gröner ist im November 1918 der starke Mann in der obersten Heeresleitung. Und die stimmen beide überein, dass sie sich zwar gegenseitig auch nicht allzu sehr leiden können, dass aber die Revolution der gemeinsame Feind ist. Also von Ebert ist ja zum Beispiel auch dieses Zitat überliefert: ich hasse die Revolution wie die Sünde. Rosa Luxemburg analysiert diese Lage der Sozialdemokratie Ende Dezember folgendermaßen: in allen früheren Revolutionen traten die Kämpfer mit offenem Visier in die Schranken. Klasse gegen Klasse, Programm gegen Programm, Schild gegen Schild. In der heutigen Revolution treten die Schutztruppen der alten Ordnung nicht unter eigenen Schilden und Wappen der herrschenden Klasse, sondern unter der Fahne einer sozialdemokratischen Partei in die Schranken. Es ist eine sozialistische Partei, es ist das ureigenste Geschöpf der Arbeiterbewegung und des Klassenkampfes, das sich in das wuchtigste Instrument der bürgerlichen Gegenrevolution verwandelt hat. Ende November wurde zu einem Reichsrätekongress aufgerufen. Das heißt, Delegierte von allen Arbeiterräten in Deutschland sollten sich in Berlin treffen. Und dieser Reichsrätekongress trat am 16. Dezember in Berlin zusammen. Die SPD konnte bei den Wahlen oder beim Schlüssel sozusagen durchsetzen, dass auf 200.000 Arbeiter ein Delegierter kommen sollte, aber auch auf 100.000 Soldaten ein Delegierter. Ebenfalls konnte sie durchsetzen, dass nur Hand- und Kopfarbeiter zugelassen werden sollten, was bedeutete, dass die ganze SPD-Führung unter Nennung ihrer alten erlernten Berufe auf dem Reichsrätekongress auftreten konnte. Revolutionäre Intellektuelle wie Liebknecht und Luxemburg aber nicht auf dem Kongress teilnehmen konnten. Und ebenso wurde eine Beteiligung russischer Delegierter abgelehnt. Das sicherte der SPD eine satte Mehrheit auf dem Kongress. Und damit konnte sie dann durchsetzen, dass der Reichsrätekongress halt Wahlen zu einer Nationalversammlung proklamiert. Und damit wurde in gewissem Sinne die Entwaffnung der Revolution beschlossen. Allerdings nicht die der Konterrevolution, denn von einem Sturz der bürgerlichen Republik war nicht mehr die Rede. Dann gab es noch so einen kleinen Versuch von Revolutionären, die auf dem Kongress vertreten waren, dass sie noch so ein anderes Gremium wählen sollten, dessen Aufgaben sollten erstmal unklar bleiben. Und das sollte dann später nach und nach zum zweiten Machtzentrum ausgebaut werden, damit man ähnlich wie in Russland so eine Doppelherrschaft etablieren kann. Also in Russland war ja nach der Februarrevolution, gab es ja auf der einen Seite die provisorische Regierung, auf der anderen Seite aber immer noch die Arbeiter- und Soldatenräte. Und dadurch hatte man immer so eine unklare Situation, weil halt beide Dinge erlassen und proklamieren konnten. Der Versuch schlug allerdings in Deutschland kläglich fehl. Die Revolution, könnte man also sagen, hat damit eine herbe Niederlage erlitten. Tot war sie allerdings noch nicht. Gegen den Kongress demonstrierten zum Beispiel 250.000 Arbeiter unter der Losung für die Arbeiter- und Soldatenräte gegen die Novemberversammlung. Dann passieren im Dezember noch ein paar andere Ereignisse, die ich vielleicht die Provokation vom 6. und 24. Dezember nennen würde. Nachdem die Regierung, und das heißt halt jetzt der Rat der Volksbeauftragten, das heißt halt wesentlich die SPD und auch die USPD, sich nicht mehr auf das Militär, nicht mehr auf das Heer verlassen konnten, begannen sie bereits im November mit der Aufstellung von Freikorps. Das heißt mit Soldaten oder mit Soldatenverbänden, mit einer Soldateska, die bereit war, gegen die Revolution und für die Regierung zu kämpfen. Diese Soldateska wurde das erste Mal am 6. Dezember eingesetzt. Sie besetzte die Redaktion der Roten Fahne und sollte führende Revolutionäre verhaften, die sie aber glücklicherweise nicht antraf. Als Reaktion darauf traten am 7. Dezember mehrere Betriebe in den Streik. Mehr als 150.000 bewaffnete Arbeiter demonstrierten gegen diese Provokation. Es gab sozusagen Solidaritätsaktionen im Ruhrgebiet, wo nämlich Arbeiter und Soldaten Industrielle als Geiseln nahmen. Und aufgrund dieser Reaktion mussten Militärs und SPD dann einen Rückzieher machen. 3 Wochen später aber, und ich würde behaupten, nicht zufällig am 24. Dezember, sondern geschickt ausgesucht an Weihnachten, kam es zur nächsten Provokation. In Kiel oder unter den Matrosen hatte sich nämlich eine Volksmarinedivision gebildet, also sozusagen rote Matrosen, sowas ähnliches wie die Matrosen von Kronstadt, halt nur nicht so revolutionär und nur nicht so zielbewusst. Die waren nach Berlin gegangen, um da für die Revolution zu helfen. Und die wurden jetzt von Freikorps angegriffen. Es kam zu harten Schießereien. Es kam auch wieder zu großer Empörung unter den Arbeitern, von denen jetzt viele die Bildung einer Roten Garde verlangten. Und geschickt gewählt war halt der 24. Dezember, weil halt Weihnachten eh frei war und es dann keine Soli-Streiks geben konnte. Und halt sofern es erstmal unklar war, wer sich mit wem solidarisiert. Und das einzige Ergebnis von diesen Weihnachtskämpfen war, dass die USPD aus dem Rat der Volksbeauftragten austrat. Und der Rat der Volksbeauftragten, also die deutsche Regierung, oder das, was als Regierung agierte, jetzt nur noch mit SPD besetzt war. Die hörte mit diesem Kurs nicht auf, sondern im Januar 1919 kam es in Berlin zu den Januarkämpfen. Das ist das, was heute manchmal Spartakusaufstand genannt wird, wobei aber der Name Spartakusaufstand meines Erachtens ein schlechter Name dafür ist, weil es sich hier wieder nicht um eine bewusste Aktion der Sozialisten handelt, sondern um eine Provokation der Konterrevolution. Im Dezember 1918 hatte sich die Situation zwar immer weiter zugespitzt, aber bisher hatte keine Seite sozusagen Oberhand gewonnen oder große Schnitte gemacht. So rüsteten auf der einen Seite jetzt Spartakusbund, revolutionäre Obleute und die linke Fraktion der SPD auf. Die revolutionären Obleute waren aus diesen Betriebs-, also Obleute heißt Vertrauensleute, das geht hervor aus diesen Betriebsdelegiertenversammlungen. Die rüsten auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite sammeln sich halt Bürgertum, Militärs, SPD und die rechten Teile der USPD. Beide Seiten hatten viele Anhänger in Berlin, beide Seiten hatten viele Anhänger unter den Arbeitern und Soldaten und alle hatten Waffen. Am 4. Januar wurde der Ausbruch der offenen Kämpfe geschickt provoziert. Die Regierung hatte vorher 80.000 loyale Soldaten um Berlin zusammengezogen und entließ jetzt den noch von den Räten ernannten Polizeipräsidenten Emil Eichhorn von der USPD. Und das ist natürlich eine Provokation für die ganzen revolutionären Arbeiter. Am Abend tagten darum revolutionäre Obleute, linke USPD und die gerade gegründete KPD. Und die beschlossen, für den kommenden Tag zu Großdemonstrationen aufzurufen. 150.000 Arbeiter folgten diesem Ruf. Und einige Demonstranten besetzten, ohne Planung und eventuell auch durch Spitzel angestachelt, die Redaktion der SPD-Zeitung Vorwärts und die Redaktion anderer bürgerlicher Zeitungen. Selbst die KPD-Zentrale um Rosa Luxemburg sah die Bedingungen für einen bewaffneten Aufstand nicht gegeben, aber die Versammlung kam am Abend wieder zusammen und erklärte sich unter dem Eindruck der Demonstration zum provisorischen Revolutionsausschuss. Sie rief für den kommenden Tag zum Generalstreik und zur Revolution auf. Tatsächlich demonstrierten daraufhin am 6. Januar 1919 eine halbe Million, zum großen Teil bewaffnete Proletarier in Berlin. In allen Stadtteilen kam es zu Demonstrationen, alle Großbetriebe wurden bestreikt. Einige Großbetriebe verlangten jetzt auch die Bewaffnung der Arbeiter. Die KPD rief ebenfalls zur allgemeinen Bewaffnung der Arbeiter und Entwaffnung der Konterrevolution auf. Verschiedene Historiker behaupten, dass an diesem Tag der Sturz der Regierung wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Allerdings muss man sagen, dass der provisorische Revolutionsausschuss keinerlei Maßnahmen unternahm, um seine Forderungen auch umzusetzen. Dieser provisorische Revolutionsausschuss hatte nicht mal für eine Kommunikation zwischen sich und den Demonstrationen gesorgt. Er hatte nichts getan, um Kampftruppen in den Betrieben aufzustellen. Er hatte keine Versuche unternommen, um die Regierung wirklich zu lähmen. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass Freikorps später in das Kneipenhinterzimmer kommen, wo die Tagen sie auffordern, das Gebäude zu verlassen und das einfach widerstandslos geschieht. Man könnte also so ein bisschen böse sagen, das ist Revolution in Deutschland. Oder wie einer, der dabei war, das ausdrückte, die Massen schrien sich heiser, nieder mit der Regierung und blieben stehen, wo sie standen. Am Abend gingen sie einfach nach Hause. Zusätzlich nahm der Revolutionsausschuss auf Vermittlung der sich für neutral erklärenden USPD-Parteispitze Verhandlungen mit der Regierung auf, wo sich natürlich die Frage stellt, was soll es da zu verhandeln geben. Die Konterrevolution erkannte diese Schwäche sofort und drängte nun ihrerseits zur Aktion. Sie mobilisierte ihre Anhänger, allerhand Kleinbürger, stellte eine republikanische Schutztruppe auf und bewaffnete diese auch. Gustav Noske wurde zum Kommandanten dieser Streitmacht ernannt und sprach in diesem Kontext auch seine berühmten Worte: Einer muss der Bluthund werden, ich scheue die Verantwortung nicht. Am 10. Januar hatte die Regierung ihre Mobilisierung abgeschlossen. Am 11. wurde der Vorwärts gestürmt, die Besetzer misshandelt, nicht weniger erschossen. Und damit etablierte sich so ein Muster, was sich durch den gesamten Bürgerkrieg ziehen wird, indem es nämlich üblich war, dass immer mehr Arbeiter nach den Kämpfen erschossen wurden als während der direkten Kampfhandlungen. Am nächsten Tag wurde dann das besetzte Polizeipräsidium gestürmt, auch hier wieder Misshandlungen und Erschießungen. Das überspringen wir mal. Genau, ein preußischer Minister erklärte dann nach einer italienischen Zeitung, ein Erfolg der Spartakusleute war von vornherein ausgeschlossen, da wir sie durch unsere Vorbereitungen zum frühen Zuschlagen genötigt haben. Und wenn man zum Beispiel Richard Müller folgt, das ist einer der Anführer der revolutionären Obleute gewesen, der hat so ein dreibändiges Buch vom Krieg zur Republik oder sowas geschrieben. Wenn man dem folgt, dann war damit im Prinzip auch die Niederlage der deutschen Revolution besiegelt. Nachdem die Konterrevolution der Revolution in Berlin diese Niederlage bereitet hatte, versuchte sie auch die Soldatenräte aufzulösen, weil sie eine Bürgerkriegsarmee haben wollte, mit der sie jetzt auch den Rest von Deutschland befrieden konnte. Die Kampfbereitschaft der Arbeiter flammte allerdings im gesamten Deutschen Reich immer wieder auf. Und im Prinzip muss man sich das gesamte Frühjahr 1919 vorstellen, dass einmal durch ganz Deutschland durch, also nach dem gleichen Muster wie beim Spartakusaufstand, so eine Welle geht. Das heißt, im Januar wird in Bremen eine Räterepublik niedergeschlagen, im Februar und März werden so Revolutionsversuche in Mitteldeutschland, also wieder Sachsen und Thüringen, niedergeschlagen. Im März wird ebenfalls in Berlin sowas wie niedergeschlagen. Im April wird die Münchner Räterepublik niedergeschlagen. Ebenfalls im Frühjahr wird im Ruhrgebiet also in Anführungsstrichen solche Säuberungsaktionen gemacht. Und damit würde ich kurz diese Geschichte der Straße oder diese Revolutionsgeschichte verlassen und mich jetzt kurz so ein bisschen auf die Geschichte der revolutionären Organisation zurückziehen. Die erste Organisation, auf die ich da sozusagen eingehen möchte, ist die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD Spartakusbund. Die wird Silvester 1918, 1919 gegründet. Und auf der einen Seite sind das halt linksradikale Organisationen, die sich da vereinigen. Also halt vor allen Dingen die größte davon ist der Spartakusbund. Ist ja wahrscheinlich auch die bekannteste davon. Dann sind das so kleinere Gruppen wie zum Beispiel Arbeiterpolitik aus Bremen, internationale Kommunisten Deutschlands, die ihr Zentrum so in Dresden hatten, wo Otto Rühle, der später noch vorkommen wird, so ein führender Kopf war. Und zu diesen organisierten Gruppen oder diesen Gruppen, deren Mitglieder schon so eine Organisationsgeschichte haben, kommen halt unheimlich viele junge militante Arbeiter. Das sind Arbeiter, die sind so um 1900 geboren. Das heißt, die waren vor dem Krieg nicht in der SPD organisiert, die waren aber vor dem Krieg bereits in der Arbeiterjugend. Die waren teilweise auch schon in Gewerkschaften gewesen und die wurden durch den Krieg radikalisiert. Die hatten einen unheimlich harten Arbeitstag, das heißt, ne, damals war ja 12 Stunden Arbeiten durchaus normal, da kann man auch gerne nochmal eine Stunde mit dem Fahrrad hin und zurückfahren. Es gibt aber kaum zu essen dafür. Von der Front kommen die ganze Zeit die Nachrichten, dass die Verwandten sterben. Und für die war Kapitalismus halt nicht nur so ein abstraktes, wo man mal viel Marx lesen muss, um dahinter zu kommen, was es mit dieser Ware zu tun hat, sondern für die ist Kapitalismus halt einfach diese Barbarei, die Barbarei dieses Krieges. Und die leisten halt während des Krieges schon Widerstand dagegen. Das fängt an mit so Flugblätterkleben. Und die sind halt, ja, Punkt, dadurch radikalisiert und stoßen halt jetzt auf diese älteren, organisierten, bewussteren Militanten. Auf dem Gründungsparteitag der KPD kommt es zu drei großen Streitfragen. Die erste Frage ist, wie zentralistisch oder wie föderalistisch soll die KPD aufgebaut werden? Die zweite Frage ist, wie soll man sich zu den ausgerufenen Nationalwahlen positionieren? Und die dritte Frage ist, welche Stellung soll man zu den Gewerkschaften einnehmen? In der ersten Frage war auf dem Parteitag die antizentralistische Strömung klar in der Mehrheit. Ich zitiere aus einem Bericht aus der Roten Fahne über den Gründungsparteitag. Die einzelnen Orte müssen für die Gestaltung ihrer Organisation völlige Freiheit haben. Es darf von oben nach unten nicht uniformiert werden. Die einzelnen Organisationen müssen völlige Autonomie haben. Gleiches sollte auch für die Parteipresse gelten, die nicht zentral erscheinen sollte, sondern in der Eigenverantwortung der Ortsgruppen liegen. Weniger einheitlich auf dem Kongress war die Frage, wie man sich zu den Nationalwahlen positioniert. Eine Fraktion, die hauptsächlich aus der Führung des Spartakusbundes und damit halt aus Leuten, die früher mal in der SPD waren, bestand, argumentierte, das Ziel der Revolution, das Ziel der KPD ist natürlich ein Rätesystem. Und der Hauptkampf für dieses Rätesystem wird natürlich auch in den Betrieben und auf der Straße gekämpft. Aber die KPD solle sich trotzdem an den Wahlen beteiligen. Sie soll in das Parlament gehen, um das dann später als Tribüne für ihre Agitation nutzen zu können. Auch Rosa Luxemburg forderte, die Kommunisten sollten das bürgerliche Parlament von innen und von außen bekämpfen, da man sonst Gefahr laufe, aus dem politischen Leben zu verschwinden, weil die proletarischen Massen noch nicht bereit seien für die Revolution. Dieser Sicht schloss sich allerdings die Mehrheit des Kongresses nicht an und die Antiparlamentarier begründeten ihre Position damit, dass es die klassenbewussten Arbeiter nur verwirren müsse, wenn die Kommunisten nun doch wieder an den bürgerlichen Wahlen teilnehmen, die doch eigentlich lediglich die Herrschaft der Bourgeoisie aufrechterhalten könnten. Otto Rühle sagte, ein Beschluss für die Wahlbeteiligung wäre nicht nur blamabel, sondern auch selbstmörderisch. Wir würden nur helfen, die Revolution wieder von der Straße in die Parlamentsstuben zu verlegen. Für uns kann es nur eine Aufgabe geben, Stärkung der Arbeiter- und Soldatenräte. Da wurde dann auch abgestimmt, mit dem Beschluss halt nicht an den Parlamentswahlen teilzunehmen. In der Frage zur Stellung zu den Gewerkschaften zeigte sich auf dem Parteitag wieder dieselbe Spaltung. Die Führung des Spartakusbundes stimmte den Gewerkschaftsgegnern darin zu, dass die Gewerkschaften reformistisch und konterrevolutionär seien, dass sie auch nicht revolutioniert werden könnten. Sie plädierten aber trotzdem dafür, in den Gewerkschaften zu agitieren, um den Kontakt zu den Massen nicht zu verlieren. Die Mehrheit des Kongresses sprach sich für die Notwendigkeit des Austritts aus den Gewerkschaften aus, also entgegen dieser Position. Was meinst du, sorry, ich mal fragen? Bitte? Also so, die einzelnen Leute können schon noch Mitglieder in den Gewerkschaften sein, aber da keine Funktionärsposition sein, oder wenn du meinst, sie können trotzdem nicht finden? Nee, die Spartakus-Leute oder die ehemaligen Spartakus-Leute sagen, alle Kommunisten sollen in den Gewerkschaften bleiben, damit sie in den Gewerkschaften gegen die Gewerkschaften agitieren können. Und die Minderheit sagt, das ist halt Quatsch, Zitat, für uns kann es nur eine Parole geben, heraus aus den Gewerkschaften. Was aber dann? Wir haben eine einheitliche Organisation und die Grundlage dafür bilden die Gruppen unserer Genossen in den Betrieben. Es sollten neue, revolutionäre wirtschaftliche Kampforganisationen gegründet werden. Darüber werden wir auch später nochmal reden. Und anders als bei den ersten beiden Fragen kommt es jetzt aber bei dem Gründungsparteitag nicht zu einer Abstimmung, sondern es wurden so Sonderkommissionen gebildet, die sollten das weiter diskutieren, dann wollte man später darüber abstimmen. Ja, Punkt. Damit wurde dann nicht nur das Programm aufgestellt, mit dem die KPD zum Sammelbecken für extremistische Arbeiter werden konnte, sondern es waren auch schon genau die Knackpunkte vorhanden, an denen sich die KPD im Oktober 1919 spalten sollte. Und jetzt machen wir direkt einfach mal einen Sprung über diese 10 Monate und kommen direkt zur Spaltung der KPD. Genau, in allen Verbänden der KPD, in allen Ortsgruppen kam es halt in den folgenden Monaten zu heftigen Diskussionen über zumindest die letzten beiden der drei Fragen. Und da war aus den Ortsgruppen oftmals ein Vorwurf an die Parteizentrale. Da muss man einschieben, Luxemburg und Liebknecht waren ja im Januar 1919 ermordet worden. Dann rückte erst Leo Jogichs, ein enger Freund von Rosa Luxemburg, nach. Der wurde dann auch ermordet. Und die KPD-Zentrale wurde jetzt von Paul Levy geführt. Und dieser Levy-Zentrale wurde dann häufig vorgeworfen, dass sie, Zitat, statt eine treibende Kraft des Drängens breiter Massen zum Handeln zu sein und damit Klarheit und Konzentration in diese aktiv-revolutionären Tendenzen zu bringen, selbst nur ein Moment der Zerfahrenheit und Unentschlossenheit darstelle, daher mit Schuld daran sei, dass die sich ergebenden Kämpfe vereinzelt und verzettelt verliefen. Also zum Beispiel bei diesen Aufständen, was ich gerade hatte, im ersten Halbjahr 1919, stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wenn die Freikorps gerade in Bremen wüten, wieso solidarisiert sich eigentlich das Ruhrgebiet nicht dann mit denen, denn dann ist das Militär gebunden und man kann im Ruhrgebiet agieren, sondern wieso warten die, bis das niedergeschlagen ist, treten dann erst in die Aktion und werden dann von genau den gleichen Soldaten, die vorher in Bremen gewütet haben, niedergeschlagen. Und genau das ist der KPD nicht gelungen, nicht ansatzweise gelungen, diese Kämpfe und Aufstände zu koordinieren, denn wenn die zeitgleich ausgebrochen wären, hätten wir in halb Deutschland Aufstände gehabt und die Regierung hätte halt einfach nicht genug Truppen gehabt, um die niederzuschlagen. Genau, das Zitat geht noch ein bisschen weiter. Getreu der einmal eingeschlagenen Taktik der Abkehr von revolutionärer Angriffspolitik, hieß es in der Presse der Opposition und auch den Beschwerden nach Moskau, wolle sich die Parteileitung auf jene Gebiete beschränken, in denen die bürgerliche Gesellschaft der Arbeiterschaft ein Wirken erlaube, auf politischem Gebiet in den Parlamenten und auf wirtschaftlichem in den Gewerkschaften. Die Opposition hielt ihrerseits parlamentarische und gewerkschaftliche Betätigung für unvereinbar mit revolutionärem Handeln. Man kann also ein bisschen sagen, die KPD hat sich an der Frage gespalten, wie die Masse der Arbeiter für die Revolution zu gewinnen sei. Und die Diskussion, die sich dann im Oktober 1919 auf der Heidelberger Konferenz der KPD entfaltet oder die da stattfindet, die kann man exemplarisch nachvollziehen in der Debatte zwischen Karl Radek und Anton Paneköck. Karl Radek ist der Deutschlandbeauftragte der Bolschewiki, könnte man sagen. Das heißt, er hat die Oktoberrevolution in Moskau mitgemacht und ist dann von den Bolschewiki nach Deutschland geschickt worden, um dort die Revolution voranzutreiben. Und der führt aus, dass die deutsche Revolution vermutlich nicht bald kommen werde und darum der Aufbau der KPD und der Ausbau zur Massenpartei forciert werden müsse. Denn dabei darf man nicht vergessen, die KPD war zwar kein kleiner Zirkel, wie die Linksradikalen heute vereinzelt sind, aber sie war immer noch die kleinste von drei Arbeiterparteien. Das Parlament sei als bürgerliche Herrschaft zwar prinzipiell abzulehnen und in einer revolutionären Situation dürfe man auch nicht auf Parlamentarismus setzen, aber man solle die Ausnutzung des Parlaments nicht prinzipiell abnehmen, denn es böte als Tribüne gute Propagandamöglichkeiten und sei auch bei Parteiverboten und Ähnlichem von großem Nutzen. Auch sollten die Kommunisten nicht aus den Gewerkschaften austreten, diese seien zwar reformistische Organisationen, aber weil in ihnen noch die Massen seien, müsse man halt eben in ihnen Propaganda treiben. Radek argumentiert also genauso wie die Spartakuszentrale auf dem Gründungskongress und empfahl den deutschen Kommunisten die Taktik der Bolschewiki als mehr oder weniger verbindliche Taktik, die sie übernehmen sollten. Dagegen sprach Anton Paneköck. Anton Paneköck ist dann ja vielleicht vom Rätekommunismus-Seminar bekannt. Paneköck ist, wie der Name ja schon nahelegt, Holländer, Niederländer, 1873 geboren, hat in der niederländischen Sozialdemokratie immer zum linken Flügel gehört. Die niederländische Sozialdemokratie hat sich am Anfang des 20. Jahrhunderts gespalten in sozusagen eine rechte SPD, also natürlich nicht D, sondern NL, und eine linkssozialistische Partei. Er war dann führend bei der linkssozialistischen Partei dabei und ging 1918, als es in Deutschland so aussah, als könnte es mit der Revolution klappen, nach Deutschland, um halt da an der Revolution teilzunehmen. Und er argumentierte nun folgendermaßen: Erstens sei im Winter 1919-20 sehr wohl eine revolutionäre Situation zu erwarten. Und darum mache es auch überhaupt keinen Sinn, langfristig in Gewerkschaften zu agitieren, sondern man solle neue wirtschaftliche Kampforganisationen aufbauen, die Betriebsorganisationen und Union. Zu denen komme ich gleich. Auch solle man die KPD nicht mit dem linken Flügel der USPD zusammen konsolidieren. Das steckte bei Radek immer so ein bisschen dahinter bei der Massenpartei. sondern dies berge vielmehr die Gefahr, dass die Partei ihre revolutionäre Schlagkraft verlieren würde, weil unter den linken USP-Leuten zu viele Nicht-Revolutionäre und noch Nicht-Revolutionäre seien. Eine Massenpartei sei auch gar nicht notwendig für die Revolution, da nach der Revolution keine Partei herrschen solle, sondern die Diktatur des Proletariats könne nur als Diktatur der Klasse selber ausgeübt werden. Es sei ein Fehler der russischen, der bolschewistischen Revolutionstheorie, dass sie die Diktatur der Partei schon für die des Proletariats nehme. Möge dies für das rückständige Russland vielleicht der richtige Weg gewesen sein? In Nordamerika und Westeuropa sei dies ein neuer Blanquismus, eine Unmöglichkeit. Die proletarische Revolution könne hier nur aus der Spontanität, aus dem Willen der Arbeitermassen selbst kommen, wobei das Problem der tief verwurzelte Einfluss der bürgerlichen Kultur und Denkweise auf das Proletariat sei. Den Proletariern aber könne ihr Verharren in bürgerlichen Denkformen massenhaft nur im Kampf bewusst werden, nur durch eigene Aktivität könne es durchbrochen werden. Darum wendet Pannekoek sich strikt gegen jeglichen Parlamentarismus, denn dieser bestärke notwendig den Glauben an Führer und Spezialisten, womit das Proletariat der nicht-revolutionären Bahn gehalten werde, der Parlamentarismus also notwendig konterrevolutionär wirke. Auf der Heidelberger Konferenz, auf der sich diese Debatte abspielt, hatte die KPD-Zentrale sich mit einigen bürokratischen Schlichen eine Stimmenmehrheit organisiert, also auch hier ganz ähnlich dem Bolschewiki, und konnte so auf demokratischem Wege die prinzipiellen Gegner von Parlamenten und Gewerkschaften aus der Partei ausschließen. Die Ausgeschlossenen freilich war die Mehrheit der KPD-Mitglieder. Von nun an war die KPD in der Lage, ihre parlamentarische und gewerkschaftliche Arbeit mit ziemlich jämmerlichen Ergebnissen durchzuführen. Und auch erlaubte der Ausschluss der Revolutionäre aus der KPD, der Partei, sich mit dem linkssozialdemokratischen Flügel der USP zu vereinigen und ihre Mitgliedszahl damit zu vervierfachen, allerdings nur bis 1923. Der Preis allerdings, den die KPD dafür zahlte, war der Verlust der aktivsten und kämpferischsten Mitglieder sowie ihre Unterwerfung unter Moskau. Mit dieser Spaltung in einen, sagen wir mal, leninistisch-bolschewistischen Flügel und einen links- oder rätekommunistischen Flügel will ich jetzt nicht mehr die Geschichte der KPD weiterverfolgen, sondern halt die des revolutionären Flügels. Und aus diesem revolutionären Flügel ging die Kommunistische Arbeiterpartei, KAPD, die Allgemeine Arbeiterunion, AAU, und später die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation, AUE, hervor. Bevor wir direkt zur Gründung der KAPD weitergehen können, müssen wir uns allerdings nochmal auf die Realgeschichte oder auf die revolutionäre Geschichte, auf die Aufstandsgeschichte zurückkommen, damit man das Klima, in dem sich die KAPD gründete, besser nachvollziehen kann. Und könnte mir dafür vielleicht jemand noch ein Vekühler reichen? Das wäre herzallerliebst. So. Die KAPD gründet sich nämlich im April 1920. Und als historisch Versierte wissen wir alle, dass es einen Monat vorher zum sogenannten Kapp-Putsch gekommen war. Und dieser Kapp-Putsch hat einige Folgen. Kapp-Putsch heißt Putsch von im Prinzip rechtsextremen Militärs. Vielen Dank. Putsch von rechtsextremen Militärs, und er kam nicht unerwartet. Man findet in Dutzenden zeitgenössischen Publikationen die Formulierung, die Spatzen hätten das von den Dächern gepfiffen. Allerdings hat die SPD-geführte Regierung nichts unternommen, um den Putsch zu verhindern. Am 13. März 1920 marschierte das berüchtigte Freikorps Marinebrigade Erhard unter dem Kommando von General Lüttwitz in Berlin ein und stellte das Regierungsviertel und erklärte die Regierung für abgesetzt. Die Leitung der Reichswehr weigerte sich für die Regierung, um gegen die Putschisten zu kämpfen, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die Regierung floh zunächst nach Dresden, dann weiter nach Stuttgart und erließ einen Aufruf zum Generalstreik gegen den Putsch. Kapp erklärte die Nationalversammlung für aufgelöst, kündigte Neuwahlen an und drohte streikenden Arbeitern mit dem Tod. Die Empörung unter den Arbeitern war riesig. Überall in ganz Deutschland flammte heftigster Widerstand auf. Nicht allen ging es dabei darum, die abgesetzte Scheidemann-Regierung, also SPD-Regierung, zu retten, die ein halbes Jahr vorher noch so blutig unter den Arbeitern gewütet hatte, sondern vielen ging es darum, einfach dafür zu sorgen, dass so ein rechter Putsch scheitert und auch in Zukunft unmöglich gemacht wird. Es gab keine Großstadt in Deutschland, in der es zu keinen Demonstrationen kam, kein Industriezentrum, in dem die Arbeiter nicht in den Generalstreik traten und versuchten, Polizeistationen zu stürmen, um sich selbst zu bewaffnen. In praktisch jeder Fabrik kam es zu Vollversammlungen, um über den Widerstand zu entscheiden. In den meisten Großstädten fingen putschistische Truppen an, auf demonstrierende Arbeiter zu schießen. Dutzende wurden am 13. und 14. März getötet. In allen Industriezentren wurden Aktionsausschüsse, Vollzugsräte und Arbeiterräte gebildet. Die Massen strömten auf den Straßen und es war eine Stimmung wie seit dem November 1918 nicht mehr. Die KPD, also die KPD war eben gegründet, die KPD-Zentrale reagiert relativ zögerlich. Vielleicht kann man das ein bisschen damit nachvollziehen, dass sie nicht gerade große Lust hatte, die SPD-Regierung zu retten, die die Besten von ihnen umgebracht hatte. Aber sie hatte auch die Reaktion der Arbeiter völlig falsch eingeschätzt. Die Arbeiter wollten nämlich kämpfen. Ich überspringe mal ein bisschen was, sonst wird das zu lang. Genau, und der große Vorteil war halt, dass jetzt durch diesen Putsch alle Arbeiter zeitgleich mobilisiert sind und halt nicht wieder räumlich und zeitlich zerstreut wie vorher. Wie gesagt, die Reaktion auch überall relativ harsch. In die stärksten Widerstandszentren, um das auch noch zu erwähnen, waren Sachsen, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main und München. Die machtvollste Antwort aber kam aus dem Ruhrgebiet. Während in anderen Orten die Bewegung nach dem Rücktrittskapp, der war am 17. März nach nicht mal 100 Stunden wieder zurückgetreten, sofort stark abflaute, war im Ruhrgebiet auch mit dem Scheitern des Putsches die Bewegung nicht zu stoppen. Viele Arbeiter waren überzeugt, jetzt müsse man weitergehen. So wurden im Ruhrgebiet Forderungen erhoben, die über eine Abwehr des Putsches hinausgingen und der Bewegung eine größere Dimension verliehen. Das Ruhrgebiet, das ja damals die größte Konzentration von Industrie und damit halt auch Proletariern in Deutschland war, war eine zentrale Zielscheibe der Putschisten gewesen. Von Münster aus, das ist vielleicht in Thüringen nicht so bekannt, das ist so leicht nördlich vom Ruhrgebiet, von Münster aus wollten die Militärs das Ruhrgebiet einkesseln, aber die Arbeiter konnten das verhindern. Die hatten nämlich vorher auch schon Arbeiterwehren gegründet und bildeten jetzt, was relativ neu war, eine zentrale Streikleitung für das gesamte Ruhrgebiet. Und diese Streikleitung hat halt in allen Städten entstandenen Aktionsausschüsse koordiniert. Systematisch wurden die Arbeiterwehren jetzt aufgestellt. Und die Zahlen, wie viele rote Soldaten diese Rote Ruhrarmee umfasste, gehen ein bisschen auseinander. Die geringsten Schätzungen sind 80.000, die größten Schätzungen 120.000 Leute. Das heißt, wir haben hier die größte Bürgerkriegsarmee, die wir in Deutschland seit den Bauernkriegen hatten. Und die größte militärische Operation der Arbeiterklasse außerhalb vom Russischen Bürgerkrieg und dem Spanischen Bürgerkrieg. Und das Interessante ist, diese Rote Ruhrarmee ging auf keine Parteiinitiative zurück. Die Rote Ruhrarmee wurde auch von keiner Partei gelenkt, obwohl natürlich von allen Arbeiterparteien Genossen dabei waren. Es waren natürlich auch Anarchisten dabei und auch unpolitische Arbeiter dabei. Es gelang der Roten Ruhrarmee dann nicht nur den Vormarsch der Freikorps zu stoppen, sondern sie konnten aus einer Stadt nach der anderen in erstaunlich erfolgreichen Gefechten die Reichswehr und auch die Polizei verjagen. Am 21. März hatte die Rote Ruhrarmee das gesamte Ruhrgebiet in ihrer Hand. Und das sind halt Erfolge, die die Arbeiter 1919 niemals erzielen konnten. als Reaktion darauf schließen sich am 24. März sozialdemokratische Reichsminister mit SPD-Parteivertretern, mit USPD-Vertretern und Teilen der Ruhrgebiets-KPD zusammen und schließen das sogenannte Bielefelder Abkommen. Das Bielefelder Abkommen besagte, kurz gesagt, die Kämpfe sollten beendet werden, die Arbeiter sollten entwaffnet werden und dafür würde man ihnen Straffreiheit garantieren. Die meisten Aufständischen haben dieses Abkommen nicht anerkannt und wiesen auch ein späteres Ultimatum der Reichsregierung zurück. Jetzt ist allerdings das Problem der Roten Ruhrarmee, dass die anfängt, sich untereinander zu zerstreiten. Es gab zeitweise bis zu 3 rivalisierende Befehlszentralen und dadurch gelang es den Weißen nach und nach, das Ruhrgebiet wieder zurückzuerobern. Am 6. April sind diese Operationen abgeschlossen. Und von nun an wird halt wieder blutige Rache genommen. Das heißt, es werden wieder tausende Arbeiter erschossen. Es werden, wie das halt dann läuft. Ne? Der war in der KPD, sagt irgendein Spitzel, dann wird er halt abgeknallt. Sie hat irgendwie als Krankenschwester denen geholfen, wird sie halt auch erschossen. Und unter diesem Eindruck von diesen größten Kämpfen, die in Deutschland halt seit 300 Jahren stattgefunden haben, oder seit 400 Jahren, tritt halt jetzt am 4. und 5. April 1920 die aus der KPD ausgeschlossene Opposition zusammen, um eine neue Partei zu gründen, die Kommunistische Arbeiterpartei. Rückblickend sagt zum Beispiel Bernd Reichenbach, einer der führenden Köpfe der KPD, in seinem lesenswerten Text zur Geschichte der KPD, den findet man auch einfach online, das Verhalten der KPD-Zentrale während des Kapputsches hätte so den entscheidenden und letzten Anstoß gegeben, jetzt wirklich eine eigene Partei zu gründen. Mit denen, jetzt wäre halt klar gewesen, mit denen könnte man nicht mehr zusammenarbeiten. Und die auf dem Gründungsparteitag gehaltenen Referate waren durchweg hochgestimmt. Ich zitiere jetzt den Historiker Bock. Das Bewusstsein herrschte vor, etwas völlig Neues zu schaffen, was bisher noch nirgendwo Tatsache geworden sei. Die proletarische Partei, die das Führertum alten Stils endgültig verabschiedet und selbst und eigenmächtig ihre Geschicke bestimmt. Die KPD verstand sich nämlich als keine Partei im überlieferten Sinne. Ihr Hauptziel sei die Befreiung von jeglichem Führertum. Dies sei die Voraussetzung für den raschen Fortgang der proletarischen Revolution in Deutschland. Die objektiven Bedingungen für die Revolution seien nämlich reif, wenn nicht überreif. Und so könne das Ausbrechen der Revolution nur durch subjektive Faktoren verhindert werden. Zitat: Das Problem der deutschen Revolution ist das Problem der Selbstbewusstseinsentwicklung des deutschen Proletariats. Denn dessen Psyche zeigt allzu deutlich die Spuren jahrhundertelang militaristischer Versklavung sowie die Merkmale eines mangelnden Selbstbewusstseins. Das sei auch eine Folge von Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie. Diese Kommunistische Arbeiterpartei war bei ihrer Gründung keine kleine Splittergruppe, sondern wie bereits erwähnt größer als die KPD. In Berlin zum Beispiel blieben von 8000 organisierten Kommunisten nur 500 in der KPD. In Essen waren es 43, die in der KPD blieben und über 2000, die in die Kommunistische Arbeiterpartei gingen. Die Delegierten auf dem ersten ordentlichen Parteitag gaben an, 38.000 Genossen zu vertreten. Und in ihrer Hochzeit soll die KPD 80.000 Mitglieder gehabt haben. Damit war die KPD eine Kraft, mit der in den folgenden Massenbewegungen gerechnet werden musste, zumal ihre Mitglieder häufig die aktionistischsten waren. Gefürchtet war deswegen ihre Praxis, die auch direkte Aktionen einschloss, sowie ihre vernichtende Kritik von Parteien und Gewerkschaften, ihre Entlarvung der kapitalistischen Ausbeutung in allen Formen. Ihre Presse und ihre Publikationen enthielten oft das Beste an marxistischer Literatur, was zu der Zeit geschrieben wurde. Die KPD ging bereits bei der Spaltung der KPD, aber auch bei ihrer Gründung davon aus, dass die Bolschewiki, also die russischen Kommunisten, natürlich hinter ihnen stehen würden. So erklärte der Gründungsparteitag ganz einfach seinen Anschluss an die Dritte Internationale. In dieser sammle sich das revolutionäre Weltproletariat, von dem sei man Teil, also gehöre man in die Dritte Internationale. Die antiautoritären Kommunisten waren vom Kampf der Bolschewiki gegen Zarismus und Krieg so begeistert. Die russische Oktoberrevolution erschien ihnen als erste Wegmarke der Weltrevolution. Dass Hermann Goerter, ein wichtiger Kopf der Linkskommunisten, 1918 in seinem Artikel Die russische Revolution schrieb, ist das russische Proletariat die Vorhut des Weltproletariats, Lenin ist der Vorkämpfer dieser Vorhut. Die Kraft seines Geistes und seiner Seele kommt der von Marx gleich. Übertrifft Marx ihn in theoretischem Wissen, in dialektischer Schärfe, so überragt er Marx durch seine Taten. Die Bolschewiki aber standen nicht hinter der KPD, sondern hinter der KPD. Lenin schrieb dann direkt im April und Mai 1920 seine berühmte Broschüre Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus. Lenin forderte in dieser Kinderkrankheitsschrift, dass die Taktiken und Organisation der Bolschewiki allgemeinverbindlich für die kommunistischen Parteien aller Welt zu sein habe. Denn mit historischer Unvermeidlichkeit würden sich im internationalen Maßstab die Grundzüge der bolschewistischen Revolution wiederholen. Für die kommunistischen Parteien bedeutet das unbedingte Zentralisation und strengste Disziplin des Proletariats. Ohne eiserne Disziplin sei kein Sieg des Proletariats möglich und darum sei auch innerhalb der politischen Partei des Proletariats strengste Zentralisation und Disziplin notwendig. Also wenn man sich diese Schrift anguckt, Disziplin ist wirklich das am meisten gebrauchte Wort von ihm da drin. Das waren jetzt Zitate von verschiedenen Seiten daraus, aber das ist wirklich der Sound dieser Broschüre. Auch wendet sich Lenin gegen die praktische Gewerkschaftskritik. Man müsse unbedingt dort arbeiten, wo die Massen sind. Und das heißt halt eben in den Gewerkschaften. Denn sonst könnten die Kommunisten nicht die Sympathien, die Zuneigung, die Unterstützung der Massen erwerben. Dass die antiautoritären Kommunisten aber nicht nur Sympathien und Zustimmung und Unterstützung der Massen wollten, sondern dabei helfen wollten, dass diese Massen sich selbst revolutionieren, das übersah Lenin oder er konnte es sich einfach nicht vorstellen. Schließlich ist Lenin auch dafür, dass die Kommunisten sich natürlich in die Parlamente wählen lassen, um diese ausnutzen zu können. Deshalb ruft er den Antiautoritären zu: Solange ihr nicht stark genug seid, das bürgerliche Parlament und alle sonstigen reaktionären Institutionen auseinanderzujagen, so lange seid ihr verpflichtet, gerade innerhalb dieser Institution zu arbeiten, weil sich dort noch Arbeiter befinden. Und nachdem halt die antiautoritären Kommunisten relativ lange ihre Missbilligung durch die Bolschewiki durchaus hartnäckig ignoriert hatten, fallen ihre Reaktionen auf diese Broschüre besonders heftig aus. Franz Pfemfert war Herausgeber der Aktion, ist vielleicht bekannt, ist ja nicht nur eine linkskommunistische Zeitschrift gewesen, sondern auch für expressionistische Literatur sehr wichtig gewesen. Mitbegründer der KPD, später in der AAU und dann in der AUE, schrieb eine Erwiderung, die Kinderkrankheit und die Dritte Internationale. Und man, wenn man diese Broschüre liest, merkt man das regelrechte Entsetzen über Lenins, Zitat, unverzeihliche Schmähschrift. Lenin schrieb in der Kinderkrankheit, Zitat, schärfste, schonungslose, unversöhnliche Kritik sei nicht an parlamentarischer Tätigkeit zu üben, sondern an den Führern, die Parlamentswahlen und Tätigkeit nicht auszunützen verstehen. Und darauf erwidert Pfemfert, das schreibt Lenin. Lenin will plötzlich die Ausnutzung der Demokratie. Lenin, der doch genau das als Renegattenforderung abgetan hat. Lenin wolle die militaristische Parteiherrschaft in allen Ländern und dagegen argumentiert Pfemfert mit Liebknecht. Ein längeres Zitat von Liebknecht jetzt. Die Erziehung der Massen und jedes Einzelnen zur geistigen und moralischen Selbstständigkeit, zur Autoritätsungläubigkeit, zur entschlossenen Eigeninitiative, zur freien Aktionsbereitschaft und auch Fähigkeit bildet die einzige sichere Grundlage für die Entwicklung einer ihren historischen Aufgaben gewachsenen Arbeiterbewegung überhaupt. So ist die wesentliche Voraussetzung die Austilgung der bürokratischen Gefahren. Jede Organisationsform, die die Schulung im internationalen revolutionären Geist und die selbstständige Aktionsfähigkeit und Initiative der revolutionären Massen hemmt, ist zu verwerfen. keine Verbindung, die der freien Initiative Fesseln anlegt. Diese Initiative in den Massen zu fördern, ist gerade in Deutschland, dem Land des passiven Massenkadavergehorsams, die dringendste Erziehungsaufgabe, die gelöst werden muss. Selbst auf die Gefahr hin, dass vorübergehend alle Disziplinen und alle stramme Organisation zum Teufel geht. Dem Individuellen ist ein weit größerer Spielraum zu geben, als es in Deutschland bisher Tradition ist. Dem entgegen, jetzt wieder Pfemfert, aber der autoritäre militärische Charakter der Partei mit ihrem Kadavergehorsam Jahrzehnte hindurch die revolutionäre Kraft in der Arbeiterbewegung Deutschlands geknebelt. Es sei die lokale Angelegenheit der russischen Kommunisten, welche Taktik sie für die Revolution wählen. Aber in Deutschland sei eine Parteidiktatur unmöglich. Im Westen könnte nur die Klassendiktatur, die Diktatur der revolutionären Arbeiterräte siegen und, das sei das Wichtigste, diesen Sieg auch verteidigen. Es sei keine zentralistische Partei nötig, sondern es brauche lediglich eine Parole, um alle revolutionären Arbeiter zusammenzufassen. Und diese habe man bereits. Alle Macht den Räten. Dazu brauche man noch einen Sammelplatz, auf dem sich alle klassenbewussten Arbeiter vereinigen können, ohne durch Parteibonzen gestört zu werden. Auch diesen gäbe es bereits, das könnte man ja einfach in den Betrieben machen. Und wenn Lenin dies nicht einsehe, sondern die linken Kommunisten Dummköpfe nenne, kompromittiere dies nicht die Linken, sondern ihn selbst, denn in diesem Sinne sind wir die Leninisten. Bereits vor der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei war die Allgemeine Arbeiterunion Deutschlands, die AU, gegründet worden. Vielen Arbeitern wurde Ende 1918, Anfang 1919 klar, dass sie ihre Kämpfe nicht in den Gewerkschaften führen können. Darauf reagierten die extremistischen Arbeiter damit, dass sie ihre Kräfte in den Betrieben sammelten, um der revolutionären Bewegung neue Impulse zu verleihen. So entstanden im Frühsommer 1919 in allen Industriezentren sogenannte Betriebsorganisationen. Diese Betriebsorganisationen oder BOen waren anfangs nur lose untereinander verbunden und agitierten in ihrer jeweiligen Fabrik für die Arbeiterräte. Anfang 1920 entstand aus diesen Betriebsorganisationen die Allgemeine Arbeiterunion und im April 1920 gab die AAU an, dass sie mehr als 80.000 Arbeiter versammle. Ende 1920, das sind zumindest ihre Zahlen, sollen es bereits 300.000 gewesen sein. Relativ schnell entstanden in dieser AAU unterschiedliche Richtungen. Die waren sich in drei Punkten einig. Erstens müssen alle Anstrengungen darauf gelegt werden, die AAU zu vergrößern. Zweitens müsse die Organisationsstruktur so gestaltet werden, dass die Bildung neuer Führerklicken und Bürokratien ausgeschlossen sei. Und schließlich würden die Arbeiterunion, wenn sie die Mehrheit im Proletariat umfassen würden, die Diktatur des Proletariats organisieren müssen. Also die haben das wirklich so begriffen, dass sie der Kern der kommunistischen Gesellschaft sind. Ein unüberwindbarer Gegensatz in diesen verschiedenen Richtungen bestand allerdings in der Frage, ob es neben der AAU noch eine politische Partei brauche. Zu Anfang gab es lose Kontakte zur KPD, und in der Praxis spielten diese theoretischen Gegensätze kaum eine Rolle. Das änderte sich dann allerdings mit der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei. Anfänglich kooperierte die AAU sehr eng mit der KAP, dies aber gegen den Willen des größten Teils ihrer Mitglieder. Besonders in Sachsen, Frankfurt-Main und Hamburg waren die Parteikritiker stark. Die Gegner der KAP denunzierten diese als eine ihrem Wesen nach Clique von Führern. Im Dezember 1920 kam es wegen dieser Frage zu einer Spaltung der AAU. Diejenigen, die eine spezialisierte Partei ablehnten, gründeten die AAUE, die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation. Und es mag nun komisch wirken, dass ein Spaltungsprodukt sich Einheitsorganisation nennt. Das liegt aber daran, dass hier die Einheit von sozusagen politischer und ökonomischer Organisation gemeint ist. Alle linkskommunistischen Fraktion, alle antiautoritären Fraktionen dieser Zeit stimmten ganz grob gesagt in gewissen Analysezügen der modernen Welt übereins. Alle sahen einen gravierenden Wandel zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert habe das Proletariat in der Gesellschaft nur eine Minderheit gebildet. Es habe daher nicht alleine kämpfen können, sondern es habe versuchen müssen, sich mit anderen Klassen zu verbünden. Darum habe es auch die demokratische Strategie von Marx und der Ersten Internationalen gegeben. Aber die Situation habe sich, wenigstens in den westlichen Ländern, grundlegend geändert. In den Industrienationen bildet das Proletariat nun die große Mehrheit der Bevölkerung, während alle Lager der Bourgeoisie sich hinter dem Großkapital vereinigen würden. Darum sei nun die kommunistische Revolution die alleinige Aufgabe des Proletariats. Und diese Revolution sei nach dem Ersten Weltkrieg unvermeidbar, denn der Kapitalismus sei in seine Todeskrise eingetreten. Diese Todeskrisentheorie, die, wie gesagt, von allen Fraktionen geteilt wurde, wurde nie groß ausgeführt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein 400-Seiten-Buch Todeskrise des Kapitalismus. Sondern die geht einfach davon aus, dass der Kapitalismus nach dem Ersten Weltkrieg in so eine ökonomische Krise geraten sei, dass er sich dann nicht mehr raus retten könne, dass er halt aus dem letzten Loch pfeifen würde. Und in gewissem Sinne, denke ich, kann man in dieser Todeskrisentheorie eine Rationalisierung von eigenen Revolutionserwartungen und Revolutionshoffnungen finden. Zumal die Linkskommunisten selber immer wieder auch durchaus selbst Auswege des Kapitalismus sahen. Es könnte nämlich auch zu einer Kette endloser Kriege und schlimmster Versklavung des Proletariats kommen. Aber wenn wir ihrem Argumentationsgang folgen, gibt es halt Todeskrise, Revolution und der Kommunismus wäre halt die Folge. Dieser sei ein Produkt aus der aktiven Praxis des allergrößten Teils des Proletariats. Dafür seien neue Organisationen nötig, halt nicht mehr die des 19. Jahrhunderts. Und wie genau die Proleten sich für die Revolution zu assoziieren sollten, ging die Meinung halt auseinander. Diese gegensätzlichen Meinungen führten sofort zu Spaltung und heftigen Richtungskämpfen. Denn, Zitat von einem, der dabei war, die Richtungskämpfe wurden dem Atem der Zeit entsprechend mit großer Heftigkeit geführt. Die beiden Positionen, für und wider eine kommunistische Partei neben der Arbeiterunion, diese Revolutionstheorien oder Modelle, die die sich erarbeitet, erdacht, erwartet haben, könnte man jeweils an vielen unterschiedlichen Theoretikern herausarbeiten, teilweise auch an Schriftstellern, die in den Fraktionen dabei waren, also an belletristischen Werken herausarbeiten. Und ich habe mir jetzt hier einfach mal relativ willkürlich von Hermann Gorter die Klassenkampforganisation des Proletariats, einen Aufsatz von 1921, rausgesucht, um die Position für die Kommunistische Partei darzustellen. Im Folgenden jetzt also die Zitate von Gorter. Für die Revolution müsse das Proletariat, sein übergroßer Teil, zu guten Kommunisten, zu zielklaren Kämpfern werden. Und dieser übergroße Teil muss eine Organisation haben, womit er den Sieg erringen kann. Diese Organisation sei aus der Organisation des Kapitalismus selbst zu nehmen, denn seit dem Zeitalter der Trusts organisiere das Kapital sich anders, nicht mehr nach Sparten, sondern nach Betrieben. Das heißt, vor dem Ersten Weltkrieg haben wir, also arbeiten die Kapitalisten zusammen, in dem Sinne, dass alle Elektrizitätswerke zusammenarbeiten, alle Glasfabriken zusammenarbeiten, alle chemischen Fabriken zusammenarbeiten, alle Gruben zusammenarbeiten, etc., etc., etc. Durch die Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg aber hat sich die Zusammensetzung des Kapitals insofern geändert, dass es nun allerlei Arbeiten von verschiedenen Produktionsgebieten zusammenfügt. Es fügt Gruben, Metallwerke, Maschinenfabriken, Elektrizitätswerke, Eisenbahnen, Reedereien, Hafenanlagen zusammen. Das heißt, Früher hatten wir eher Absprachen aller Gruben untereinander, die überlegt haben, wie sie den Kokereien relativ hohe Preise abverlangen können. Jetzt hat jede Kokerei ihre eigene Grube. Und das Koks geht dann auch in die betriebseigene Stahlwälzerei weiter. Und die Abgase, die da entstehen, werden dann in einem betriebseigenen Elektrizitätswerk benutzt. Und das ist halt diese Organisation nach Betrieben. Und allein deswegen ergebe die gewerkschaftliche Organisierung nach Berufen keinen Sinn mehr. Stattdessen sollten die Arbeiter die gegebene Ordnung der Produktion für ihre Zwecke entwenden und sich auch nach Betrieben organisieren. Und real zogen sie halt tatsächlich schon seit 1918 auch so geordnet ins Feld. In den Betrieben seien die Arbeiter Kämpfer, weil sie dort Arbeiter sind. Dort kann er, der Arbeiter, sich als freier Mensch, als Kämpfer äußern. Dort kann er in der Debatte, im Kampfe, jeden Tag, jede Stunde tätig sein. Dort kann er, weil die Revolution von den Betrieben ausgeht, mit der Tat, mit der Waffe kämpfen. Dort kann jeder Proletarier, also das ganze Proletariat, zu klaren Kommunisten, zu wirklichen Revolutionären werden. Diese Betriebsorganisationen sollten sich in der Allgemeinen Arbeiterunion zusammenfassen und aus ihnen würden dann in der Revolution die Räte hervorgehen. Doch diese Betriebsorganisationen alleine würden für die Revolution nicht ausreichen. Denn, jetzt ein längeres Zitat, der übergroße Teil des Proletariats ist schlecht genährt. Er wohnt schlecht, ist überarbeitet, hat keine freie Zeit zur Selbsterziehung. Er ist schlecht erzogen, hat nur sehr dürftige Kenntnisse und ist besonders in solcher geistigen Abhängigkeit von seiner Geburt an und als Klasse seit vielen Jahrhunderten, dass er den Weg zur Freiheit nicht nur nicht sieht, sondern nicht einmal daran zu denken wagt. Die meisten Proletarier leben in Unwissenheit. Sie haben nur geringe Vorstellung von der Ökonomie und der Politik. Sie wissen kaum etwas von nationalen und internationalen Ereignissen, von den Verhältnissen, die zwischen diesen bestehen und dem Einfluss, den sie auf die Revolution ausüben. Sie können sich ihre Klassenlage nicht rational erklären. Das ist der Grund, weshalb sie nicht im richtigen Moment handeln. Sie handeln, wenn sie nicht handeln sollen, und sie handeln nicht, wenn es nötig wäre. Sie irren zu oft. Und eben darum sei eine kommunistische Partei neben den Betriebsorganisationen nötig. Die Betriebsorganisation bringt ihren Mitgliedern die allgemeine Kenntnis der Revolution, zum Beispiel die Kenntnis des Wesens und der Bedeutung der Arbeiterräte und der Diktatur des Proletariats bei. Die AAU soll also aus den Proleten Kämpfer machen und die Rolle der Partei sei es, die Besten von ihnen, die zielklarsten, die bewusstesten Kommunisten, die Elite des Proletariats zu sammeln. Diese Partei dürfe allerdings keine Diktatur für sich anstreben. Sie habe lediglich eine erzieherische Aufgabe. Sie solle wirken wie die Hefe im Teig. Die Revolution kann sie nicht alleine machen, sondern nur zusammen mit den Betriebsorganisationen. Denn im richtig geführten Kampf können die AAU-Arbeiter mithilfe der zielklaren Arbeiter der KAPD zum vollen Bewusstsein kommen und auch die übrigen Arbeiter mitreißen und diese damit zum Selbstbewusstsein bringen. Die Einheit von politischer kommunistischer Partei, Betriebsorganisation und dem restlichen Proletariat werde möglich durch den Prozess der Entwicklung, durch den Kampf, durch die Revolution selbst. Dann würden sich die Betriebsorganisationen zu den Räten weiterentwickeln. Dann wäre damit die Diktatur des Proletariats als die Diktatur der Klasse selbst da. So, und um das mal die Argumentation für die Einheitsorganisation radikal abzukürzen, es gibt eine wunderbare Broschüre von Otto Rühle, von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, findet man auch online, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, um ein bisschen abzukürzen bei den müden Gesichtern, würde ich sagen, im Prinzip sieht Rühle alles genauso. Das heißt, ne, er sieht auch diesen Wandel, natürlich auch gegen Gewerkschaften und Parteien. Er sieht auch, die Proletarier sind im Kapitalismus tendenziell zu dumm, um eine Revolution zu machen. Aber nur weil sie im Kapitalismus zu dumm wären, heißt das nicht, dass sie es nicht lernen könnten. Das begründe keine Notwendigkeit einer Avantgarde-Partei wie der KAP, sondern wenn das Proletariat zu schwach und zu unwissend ist, könne niemand an seiner Stelle handeln. Es müsse seine Fehler selbst überwinden. Tue es dies nicht, werde es unterlegen und dafür schwer bezahlen. Jedoch würde die Organisation der AAU oder der AUE vielmehr diese Erziehung oder besser Selbsterziehung der Proletarier gewährleisten können. Es brauche keine Partei, denn in Betriebsorganisationen seien Diskussions- und Redefreiheit garantiert und damit könne auch jeder zum vollen Bewusstsein kommen und damit bräuchte es keine Avantgarde, die sie anführt. Das führt dann dazu, dass die AUE eine radikale Kritik an der KAP entwickelt, die durchaus im Geist der kommunistischen Arbeiterpartei selbst formuliert ist. Denn für die AUE war auch die KAP eine zentralistische Partei, ausgestattet mit berufsmäßigen Führern und bezahlten Redakteuren, die sich gegenüber der KAPD nur durch die Ablehnung des Parlamentarismus auszeichnen. Die Doppelorganisation in Partei und Gewerkschaft sei nichts als die Anwendung der Politik eines doppelten Futtertrogs, die nur den Nutzen der Führer zum Ziel habe. Die meisten Strömungen der AUE lehnten, was sie selber angeht, bezahlte Funktionäre ab. Weder Mitgliedsausweise noch Statuten noch sonst was dieser Art hieß es. Einige Einheitsorganisationsortsgruppen gingen sogar so weit, dass sie Anti-Organisationsorganisationsgruppen bildeten, die halt darüber wachen sollten, dass es zu keiner bürokratischen Erstarrung kommt. Genau. Im März 1921, also knapp ein Jahr nach der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei, ein paar Monate nach der Spaltung zwischen Einheitsorganisation und Kommunistische Arbeiterpartei, kommt es in Mitteldeutschland, also wie in Thüringen, ihr kennt das ja vielleicht immer mit den Leunawerken und so, zu einigen kleineren, erstmal kleineren Arbeiteraufständen, die sich gar nicht groß von vorherigen Arbeiteraufständen in der Gegend unterschieden. Was allerdings neu war, war, dass der Provinzpräsident von Sachsen jetzt um Hilfe aus Berlin gebeten hat, Sicherheitspolizei angefordert hat. Sicherheitspolizei, kleiner Einschub, die kennt man ja in der Ersten Weltkrieg zu Ende, Versailler Vertrag, Reichswehr muss radikal verkleinert werden. Dann hat die deutsche Bourgeoisie halt Angst mit der kleinen Reichswehr, ob es ihr da gelingt, die ganzen Aufstände niederzuschlagen. Und dann wird die Sicherheitspolizei aufgestellt. Das ist im Prinzip so kasernierte Polizei, die im Prinzip für den Bürgerkrieg gerüstet ist. Also die auch nur über Schützenwagen, Mörser und was weiß ich nicht alles verfügt. So, diese SIPO marschiert am 19. März in Mansfeld ein. Mansfelder Arbeiter legen daraufhin ihre Arbeit nieder, gibt in der Nacht eine Versammlung von denen. Die proklamieren den Generalstreik und daraufhin kommt es zu Zusammenstößen zwischen der SIPO und den mehr oder minder spontan bewaffneten Arbeitern sowie zu einigen Dynamitanschlägen in Dresden, Freiberg und diversen kleineren Orten. Das ist dann so, wo so Max Hölz eine Rolle spielt, Karl Plettner auch eine Rolle spielt. Und das war der Auftakt für eine ganze Reihe von regelrechten Gefechten, die SIPO und Arbeiter sich daraufhin liefern. Und besonders im Leunawerk, also die Chemiewerke in Leuna, damals 25.000 Arbeiter, einer der größten Chemiestandorte in ganz Deutschland. Und von diesen 25.000 Arbeitern sind 10.000 in der AU organisiert. Dazu kommen halt nochmal ein paar hundert KPD-Leute und ein paar tausend KAPD-Leute. Die treten halt auch in den Generalstreik. In Hamburg gibt es irgendwie auch Soli-Aktionen, auch Auseinandersetzungen mit den Bullen. Und am 24. März wird von Ebert, dem Reichspräsidenten, SPD, der nicht-militärische Ausnahmezustand für die Provinz Sachsen erlassen. Als Reaktion rufen jetzt KPD und KAPD zusammen zum Generalstreik in ganz Deutschland auf, wobei diesem Streik vermutlich nicht mal 300.000 Arbeiter Folge geleistet haben. Kämpfe gibt es allerdings nur in Berlin und im Ruhrgebiet. In Mitteldeutschland stehen jetzt 40.000 Arbeiter, 17.000 Mann Polizei und Reichswehr gegenüber. Am 28. März fällt das Leunawerk. Die Leunerarbeiter sind nämlich, nachdem sie sich relativ gut bewaffnet haben, zu einem Entschluss gekommen, dass sie ihr Werk irgendwie als Zelle der Revolution verteidigen wollen. Das heißt, dass sie nicht rausgehen, nicht mit den anderen sich verbünden. Und das hat halt für SIPO und Reichswehr den Vorteil, dass wenn die alle im Leunawerk sitzen, kann man halt einfach Artillerie heranziehen und dementsprechend schnell fällt das dann auch. Daraufhin zieht die KPD 3 Tage später ihren Streikaufruf zurück. Und am 1. April ist im Prinzip auch wieder Ruhe im Mahnsfeldchen und die letzten kämpfenden Truppen ziehen sich zurück. Diese Kämpfe waren mehr oder minder, wie gerade schon gesagt, von KPD und KAPD zusammen ausgelöst worden. In ihnen spielten bewaffnete Formationen der kommunistischen Arbeiterpartei eine erhebliche Rolle, also gerade Hölz, aber auch die Plättner-Gruppe. Wenn auch keine der beiden kommunistischen Parteien die Aufstände zentral lenkte. Auch nach den Niederschlagen dieses Aufstands, also wir haben es hier natürlich auch wieder mit tausenden toten Arbeitern zu tun, auch nach den Niederschlagen des Aufstandes beurteilt die kommunistische Arbeiterpartei den Aufstand weiterhin positiv. Denn in ihm habe das Proletariat endlich seine Passivität durchbrochen. Es sei ohne Provokation zum Angriff übergegangen und das sei positiv zu bewerten. Schuld an der Niederlage habe die KPD, denn diese habe erst für Parteien und Gewerkschaften oder für Parlamente und Gewerkschaften agitiert, damit die revolutionären Kräfte unterminiert, dann plötzlich zum Aufstand geblasen, dabei aber völlig die Stimmung der Massen im Reich ignoriert. Und das sei nichts anderes als Putschismus. Wobei man sich fragen kann, ob die letzten beiden Vorwürfe nicht auf die kommunistische Arbeiterpartei genauso zutreffen. Die Einheitsorganisation, die AUE, hatte sich geweigert, an der Märzaktion teilzunehmen, da diese nach ihrer Einschätzung nur dazu dienen sollte, innerrussische Schwierigkeiten zu überdecken, das heißt Streitigkeiten unter den führenden Bolschewiki im russischen Staatsapparat. Und nach ihrer Einschätzung auch die Niederlage der Kommune von Kronstadt, also des Aufstands in Kronstadt, vertuscht werden sollte. Die Einheitsorganisation kritisierte die Beteiligung der Arbeiterpartei als das Werk von unverantwortlichen Führern und sah damit ihre Kritik an der KAPD bestätigt. Man könnte also sagen, oder man kann nicht sagen, es ist definitiv so, dieser mitteldeutsche Aufstand hat die Spaltung im deutschen Linkskommunismus radikal vertieft. Seit der Gründung der KAPD, aber eigentlich seit der Novemberrevolution, sah die KAPD eine revolutionäre Situation, eine objektiv revolutionäre Situation in Deutschland. Natürlich könne man, erklärte sie 1920, das Ausbrechen der Revolution nicht auf die Stunde hervorsagen. Aber jeder, der geschichtlichen Sinn hat, weiß, dass das bald geschehen wird. Folglich war es die Taktik der KAPD, die Konsolidierung des Staates, das heißt der Weimarer Republik, zu verhindern. Diese Einschätzung revidierte sie erst nach der Märzaktion, als sich ein großer Teil ihrer Mitglieder von ihr loslöste. Der 4. Parteitag der KAPD, das ist September 21, erklärte es nun zur Aufgabe der Partei, den Willen zur Revolution wachzuhalten im Proletariat und sich selber bereitzuhalten für die nächsten revolutionären Wellen, die immer noch erwartet wurden. Jedoch begannen zu dieser Zeit auch Streitigkeiten innerhalb der KAPD über die Taktik, die jetzt angewandt werden sollte, was zu relativ schnell zur Spaltung der KAPD führte. Es spaltete sich in der Essen- und in der Berliner Richtung. Um das noch kurz zu erwähnen, diese Essener Richtung ist kleiner, hat aber die meisten Parteiintellektuellen bei sich. Die sahen halt immer noch so eine objektiv revolutionäre Situation in Europa. Wenn auch in Deutschland die Proleten zu reformistisch wären, dann würde es trotzdem in ganz Europa noch gehen. Und deswegen wäre die Aufgabe der Partei, hauptsächlich die revolutionären Prinzipien in Reinform und Klarheit zu erhalten Und bei einer neuen revolutionären Eruption, die man immer noch vermutet hat, sozusagen den Kern einer neuen proletarischen Bewegung bilden zu können. Die Essener fangen dann auch an, sich 1923 wild rumzuspalten. Da gibt es dann einen kommunistischen Rätebund. Andere gehen 1925 in die SPD zurück. Aber nicht, weil sie jetzt wieder Sozialdemokraten geworden wären, sondern einfach, weil sie die Hoffnung hatten, dadurch mehr Arbeiter erreichen zu können. In der SPD bauten sie dann die Roten Kämpfer auf, von denen man vielleicht gehört hat. Anfang der 30er sind die dann auch schon wieder raus aus der SPD. Wieder andere ziehen sich halt ganz aus der Politik zurück. Die Berliner Richtung, also dieses zweite Spaltprodukt der KAPD von 1921, beansprucht ebenfalls die Parteitradition für sich. Gibt sich so ein neues Parteiprogramm 22. Das enthält dann überhaupt keine konkreten Forderungen mehr, sondern mehr so allgemeine Überlegungen, wie das mit der Revolution aussehen sollte. Deren Hauptaugenmerk liegt dann auch gar nicht mehr auf so einer wirklichen Arbeit im Betrieb oder irgendwie so etwas, sondern hauptsächlich beschäftigen die sich noch mit so einer Bolschewismuskritik, mit einer Kritik der russischen Politik und natürlich mit Querelen mit den ganzen anderen linkskommunistischen Organisationen. Ja, die zählen dann 1926 zum Beispiel noch sowas wie knapp 2000 Mitglieder, aber sind angeblich Anfang der 30er auch völlig zerfallen. Man kann jedoch sagen, dass im Prinzip das Genick der linkskommunistischen Organisation nicht mit all diesen Spaltungen gebrochen wurde, sondern bereits früher, nämlich im März 21 mit dem Mitteldeutschen Aufstand. Denn auf den Mitteldeutschen Aufstand setzt halt eine Repressionswelle in ganz Deutschland ein. Eine Repressionswelle, die dann auch nicht fragt, hier bist du eigentlich von der linkskommunistischen Organisation, die da mitgemacht hat oder nicht, sondern die trifft halt zum Beispiel auch die Einheitsorganisation. Und als Folge von dieser Repressionswelle gehen halt viele Leute ins Exil oder halt in den Knast. Andere ziehen sich halt einfach enttäuscht komplett aus der Politik zurück. Und im Prinzip fangen die linkskommunistischen Organisationen damit so ein Sektenleben an, was vielleicht auch dem Leben der heutigen Linken näher ist als dieses massenhafte Revolutionsleben. Und man kann sagen, dass 1923, als es noch einmal zu einer Novemberstimmung in Deutschland kommt, also ne, wir erinnern uns ja aus dem Geschichtsunterricht 1923, Hyperinflation, grassierende Arbeitslosigkeit, Ruhrgebietsbesetzung, in diesen Auseinandersetzungen spielen die verschiedenen linkskommunistischen Fraktionen und Gruppen keinerlei Einfluss mehr. Auf ihre Aufrufe reagiert im Prinzip nur noch die politische Polizei und nicht mehr die Arbeiter. Es gibt dann 1924 zum Beispiel nochmal so eine gemeinsame Konferenz von der Essener KAP und der AHU. Und die stellen fest, dass durch diese Repressionswelle ihr Organisation oder von beiden das Organisationsleben fast vollständig lahmgelegt ist. In Essen gab es damals noch 700 von den KAP-Leuten. Die Einheitsorganisation behauptet immer noch 70.000 zu vertreten, wobei man davon ausgeht, dass das arg übertrieben sein dürfte. Um die Organisationsgeschichte der Linkskommunisten abzuschließen, möchte ich noch eine letzte Organisation erwähnen, die Kommunistische Arbeiterunion. Und diese Kommunistische Arbeiterunion, über die gibt es kaum Material. Das wäre, wenn irgendwer von euch Geschichte studiert und an so etwas Spaß hat, ist in Amsterdam im Institut, da liegen wohl ganze Nachlässe. Es muss relativ simpel sein, da mal eine vernünftige Publikation zuzuschreiben. Gibt aber meines Wissens nach quasi nichts in deutscher Sprache darüber. Das war so ein Zusammenschluss von verschiedenen Kleingruppen, die halt dann genau diese isolierten Linkskommunisten waren. Im Dezember 31 schließen die sich zusammen. Und ja, im Prinzip alles, was ich jetzt über die groß sagen kann, ist auch ein Zitat von der Situationistischen Internationalen, die sich nochmal mit denen beschäftigt haben. Als Organisation der Minderheit, die sich ihres Zustandes bewusst war, war diese die einzige in der deutschen Rätebewegung, die keinen Anspruch darauf erhoben hat, die künftige ökonomische oder im Fall der AUE ökonomisch-politische Organisation der Gesellschaft zu übernehmen. Sie forderte die Arbeiter dazu auf, autonome Gruppen zu bilden und für die Verbindung zwischen diesen Gruppen selber zu sorgen. Die KAU kam aber in Deutschland viel zu spät. 1931 war die revolutionäre Bewegung in Deutschland schon fast seit 10 Jahren tot. Und ich denke, historisch ist dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich würde vielleicht sogar vorschlagen, dass wir einfach eine Raucherpause machen. Dann könnte ich für die Diskussion noch so 3 Fazitsthesen vorstellen. Dann haben wir dann so einen Wiedereinstieg vielleicht. Dann würde ich sagen, bis gleich. Würde ich noch so ein kleines Fazit vortragen. Die sozusagen Gesellschaftskritik der historischen Links- und Rätekommunisten hatte bestimmt ihre Grenzen, ihre Schwachstellen, ihre Fehler und auch ihre blinden Flecken. Zum Beispiel würde ich es als ein Problem ansehen, dass sie ihre Vorstellung davon, was Sozialismus ist, was sozialistische Wirtschaft bedeutet, kaum ausgeführt haben. Und wenn sie es ausgeführt haben, dann kommen dabei so meistens so Stundenzettel Sozialismus-Vorstellungen bei rum. Das heißt, dass die Arbeiter so viel zum Konsumieren bekommen sollten, wie sie halt vorher gearbeitet haben, dass also von so einer Form von Äquivalententausch ausgegangen wird. Paul Mattig, von dem ja, glaube ich, hinten auch da diese seine Lebenserinnerungen ausliegen, der kam jetzt in dem Vortrag nicht vor, weil er in der Zeit noch zu jung war, um dann eine wichtige Rolle zu spielen. Paul Mattig, der lebenslang dann Rätekommunist war, hat Ende der 60er rückblickend dies eine Schwäche genannt. Diesem rohen sozialistischen Egalitismus der 1920er hielt in den 60ern mit Marx die Abschaffung der Arbeitszeitrechnung in der Verteilung entgegen. Also die Realisierung, jetzt kommt mal wieder so ein längeres Zitat, die Realisierung des kommunistischen Prinzips, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. In den hochentwickelten kapitalistischen Ländern sind die gesellschaftlichen Produktivkräfte weit genug entwickelt, um einen Überfluss an Konsumptionsmitteln zu produzieren. Wenn man bedenkt, dass sicherlich mehr als die Hälfte aller kapitalistischen Produktion und der mit ihr verbundenen unproduktiven Tätigkeiten, ganz abgesehen von den vorhandenen unangewandten Produktionsmöglichkeiten, nichts mit dem Konsum zu tun haben, sondern einen Sinn, in Anführungsstrichen, nur innerhalb der irrationalen kapitalistischen Gesellschaft finden können, dann wird ersichtlich, dass unter den Bedingungen kommunistischer Wirtschaft ein Überfluss an Konsumptionsmitteln erzeugt werden kann, der eine Berechnung individueller Anteile überflüssig macht. Meine Vermutung oder meine These wäre, dass dieser Mangel an Utopie bei den historischen Rätekommunisten sich halt durchaus auch, wenn nicht hauptsächlich, aus diesem Stand der damaligen Produktivkraftentwicklung erklären lässt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, ne, das war eine Zeit, da sind Arbeiterkinder zum Beispiel häufig ohne Schuhe rumgerannt, einfach weil es zu wenig Schuhe gab. Nicht, also weil die Eltern zu wenig Geld hatten und weil es halt auch einfach die Produktion davon nicht gab. Und wenn man so eine Produktion erstmal aufbauen muss, dann kommt man, Kritikpunkt 2, vielleicht auch eher zu so Positionen, die sich irgendwo zwischen Arbeitsfetisch und Produzentenstolz ansiedeln. Das heißt, nicht nur waren die Sozialismusvorstellungen unterentwickelt, sondern auch eine Kritik der Arbeit ist bei den historischen Linkskommunisten nicht zu finden und die wirklich überhaupt nicht. Hier ging es noch um Vorstellung von der Befreiung der Arbeit, nicht um Vorstellung von der Befreiung von der Arbeit. Wobei ich auch hier vermuten würde, dass das halt mit dieser Unterentwicklung zu tun hängt, die beiden Gründe also durchaus miteinander verschränkt sind. Ein dritter Teil ist die Frage, ob man die Strukturen einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft wirklich aus der kapitalistischen Ökonomie übernehmen muss. Und auch der Punkt ist damit bestimmt verschränkt. Als einen weiteren tatsächlichen Fehler von den historischen Linkskommunisten würde ich ansehen, der mag auch wieder teilweise damit zu tun haben, dass die kommunistische Weltrevolution niemals als die Aufhebung, nicht als die Selbstaufhebung des Proletariats gefasst wird, sondern halt als proletarische Herrschaft. Aber ein Proletariat macht natürlich nur Sinn, wenn es auch eine bürgerliche Klasse gibt, die das Proletariat ausbeutet. Und ich denke mal, avancierte kommunistische Vorstellungen heute müssten darüber halt hinausgehen und durchaus auf diese Selbstabschaffung des Proletariats bestehen. Dann haben die Linkskommunisten ja so etwas wie Leerstellen oder wie kaum ausgeführte Stellen. Vielleicht kann man auch dieses dumme Wort von den blinden Flecken da benutzen. Das ist zum einen, dass ihre Ideologiekritik deutlich unterentwickelt ist. Nationalismus zum Beispiel wird von allen linkskommunistischen Strömungen konsequent abgelehnt. Wird konsequent als reaktionär, als konterrevolutionär, als eine bürgerlich-bourgeoise Weltanschauung verstanden und beschrieben. Aber die Frage, warum der Nationalismus dann trotzdem auch unter den Arbeitern so häufig anzufinden ist oder zumeist anzufinden ist, die Frage wird kaum angegangen und auch da, wo sie angegangen wird, es gibt zum Beispiel von Hermann Goerter so einen Aufsatz, warum Nationalismus oder so heißt der. Die Ursachen des Nationalismus im Proletariat heißt der, danke. Das ist eine konsequente Ablehnung von Nationalismus, aber keine Erklärung, wieso er überhaupt in der Welt ist. Dann ist, finden wir im eine weitere Lehrstelle oder weitere Knackpunkt bei den Linkskommunisten, würde ich sagen, ist, was im Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei sehr schön ist. Es gibt da zwei Absätze oder drei Absätze, die sich mit der Befreiung der Jugend beschäftigen. Wie wichtig Befreiung der Jugend für den, also nicht zum einen, damit der Jugend halt ihr Recht widerfährt, aber welchen wichtigen Stellenwert das auch für eine sozialistische Gesellschaft hat, dass die sich da ausleben können, dass die auch teilhaben können an der Revolution. Aber zum Beispiel eine Kritik des Geschlechterverhältnisses findet man überhaupt nicht. Also ich persönlich habe in meiner Recherche einen Satz dazu gefunden, das ist Otto Rühle bemerkt das in dem bereits empfohlenen von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, merkt in einem Nebensatz an, dass nachdem die Arbeiter sich von den Bürgern befreit haben, müsse man noch die Frauen und die Kinder von den Männern befreien. Also aber alles, was ich dazu gefunden habe, das würde ich als eine Schwachstelle ansehen. Und trotz alledem denke ich trotzdem, dass man sagen kann, dass die Links- oder Rätekommunisten, die antiautoritären Kommunisten, die Kommunistische Arbeiterpartei und mehr noch die Arbeiterunion Einheitsorganisation die kommunistische Avantgarde ihrer Zeit waren. Das heißt, dass sie es waren, die am klarsten und am weitgehendsten das kommunistische Programm formuliert haben und dass sie es auch historisch erweitert haben. Denn ihre antiautoritäre Kritik der Bürokratie, die sie einbrachten, ist, wenn man von zwei oder drei Anarchisten ansieht, durchaus was Neues. Und auch, dass sie was sie den subjektiven Faktor der Revolution genannt haben, dass es halt nicht reicht, wenn nur die objektiven Gegebenheiten für die Revolution da sind, sondern es auch noch einen subjektiven Faktor braucht. Das, denke ich, rechtfertigt das, sie so einzuschätzen. Meine letzte These wäre, dass diese linkskommunistischen Strömungen, diese antiautoritären Strömungen als Massenorganisation nur in einer revolutionären Situation bestehen konnten und auch nur bestehen können. Wenn diese revolutionäre Situation abflaut, stellt sich halt die Frage, was tun? was jetzt tun. Dann gibt es die einen, die sich enttäuscht von der Politik zurückziehen. Das kann man zum Beispiel in Franz Jungs Roman Arbeiter Thomas sehr gut, also sehr psychologisch nachlesen, wie ein so ein Arbeiter, der in der Revolution sehr aktiv ist, sich danach enttäuscht zurückzieht, bis er völlig kaputt ist. Dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, da müssen wir Theorie treiben, da müssen wir unsere Theorie radikalisieren, müssen unsere Theorie erweitern, sich damit aber tendenziell in akademische Gefilde begibt und halt genau nicht mehr die Massen erreicht. Dann, was damit auch eng zusammenhängen mag, weil das dann verschiedene Leute tun, die Theorie weitertreiben, dass Streitereien anfangen, die es vorher so nicht gab. Streitereien, die dann auch nicht mehr so solidarisch ausgetragen werden wie vorher, sondern dass es halt zu Spaltungen und zu tatsächlich sektiererischem Verhalten kommt. Also ich bin ja kein prinzipieller Gegner von Spaltung, aber da wird es dann tatsächlich problematisch. Und dann mag es noch eine vierte Reaktionsweise geben, dass man den Terrorismus abgleitet. Das ist tatsächlich auch schon ein Phänomen der 20er. Also die Siegessäule in Berlin zum Beispiel wurde ja nicht das erste Mal von den Autonomen in den 90ern gesprengt, sondern das genau die gleiche Idee, dass man das als Symbol für Nationalismus sprengt, damit das Proletariat dann einsieht, dass es die Revolution machen muss. Das gab es auch schon Anfang der 20er. Es gab verschiedene Anschläge. Franz Jung schreibt es ja im Weg nach unten. Handgranatenanschläge auf sozialdemokratische Funktionäre, um die Arbeiter, um den Arbeitern zu zeigen, dass sie die Revolutionäre agieren müssen. Also durchaus genau das Gleiche, was es zum Beispiel auch nach der Studentenbewegung gab, mit 2. Juni, RAF und so weiter. Und wo man sich immer so ein bisschen fragt, was die Leute sich denn vorstellen. Die Aktionen werden jetzt noch spezialisierter, werden von noch kleineren Gruppen, noch clandestiner vorbereitet und sollen sich dadurch verallgemeinern. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, dass die Linkskommunisten sich da von anderen linken oder kommunistischen oder revolutionären Bewegungen nicht groß unterscheiden, sondern dass sie so reagierten wie die meisten, nachdem die revolutionäre Welle sich zerlaufen hat, fällt das alles ineinander zusammen. Ja, das als pessimistisches Schlusswort für heute.